Robert Miesig. Der Aufstand der Dummheit und wie wir ihn stoppen. Edition A. Sprecher Markus Pohl. Inhalt. Erstes Kapitel: Schwarmdummheit. Zweites Kapitel: Ein Aufstand der Dummheit. Drittes Kapitel: Trump, Dämon und Clown zugleich. Viertes Kapitel: Blödmaschinen. Fünftes Kapitel: Drum dreist. Schluss: Besser ein Aufstand der Vernunft. Erstes Kapitel: Schwarmdummheit. Vor 2 Jahren lachte ganz Österreich über den FPÖ-Parteivorsitzenden Heinz-Christian Strache. Der verbreitete mit milieutypischer Empörung einen Bericht, wonach die EU-Kommission das Wiener Schnitzel verbieten wolle, weil die Panier allergene Substanzen enthalte und das Ganze auch sonst gesundheitsschädlich sei. Unter seinen hunderttausenden Facebook-Anhängern brach erwartungsgemäß Empörung aus. Peinlich für den Populistenanführer. Er war einem Scherz einer Tageszeitung zum 1. April auf den Leim gegangen und offenbar nur allzu leicht bereit gewesen, alles noch den groteskesten Unsinn zu glauben, wenn der nur in sein Weltbild passt. Es sollte nicht die einzige Meldung dieser Art bleiben, die Strache seinen hunderttausenden Followern auf Facebook präsentierte. Immer mehr Menschen sind bereit, jeden Unsinn zu glauben. Eine erschreckend hohe Zahl ist zwar schnell dabei, jeder Nachricht zu misstrauen, die von professionellen Medien verbreitet wird, zweifelt aber zugleich keine Sekunde und glaubt jede Horrormeldung, sofern sie nur von einem Pseudomedium verbreitet wird, das ihnen Glauben macht, einer unterdrückten Wahrheit würde zum Durchbruch verholfen. Es ist geradezu bizarr. Ist eine Nachricht derart absurd, dass es eigentlich jeder Vernunft widerspricht, an sie zu glauben, dann steigert das gerade ihre Glaubwürdigkeit. Dann haftet ihr etwas besonders Geheimnisvolles an, die Aura der bisher verschwiegenen, wenn nicht sogar unterdrückten Wahrheit. Gibt es für sie überhaupt keine stichhaltigen Beweise, macht sie das erst recht glaubwürdig, weil man daran sieht, dass irgendwelche finsteren Eliten sich dazu verschworen haben, Beweise zu vernichten. Ein Klüngel von Psycho-Aliens regiert die Welt. Chemtrails sollen unser Bewusstsein steuern. Der Flüchtlingsstrom wurde von der Großindustrie organisiert, um billige Arbeitskräfte zu importieren, oder von den Liberalen, um die christlichen Werte in Europa auszurotten. Nichts ist krause genug, dass es nicht auf ebenso verdrehte Weise für plausibel gehalten werden könne. Und gerade die Nichtbeweisbarkeit zeigt, wie raffiniert die Weltherrscher vorgehen. Sie lassen einfach alle Indizien verschwinden. Kurios? Ja. Aber es kommt noch Ärger. Gelegentlich kommt es sogar vor, dass sich gerade jene, die jeden Unsinn glauben, der sich als Anti-Mainstream ausgibt, als besonders gut informiert wähnen, weil sie ja über eine Art Geheimwissen verfügen, von dem Leser von Süddeutscher, FAZ, New York Times oder Le Monde keine Ahnung haben. Und das Praktische ist, für einen solchen Wissensvorsprung braucht man nicht einmal allzu viel Anstrengung. Man muss nur auf Websites mit schreiend lauten Schlagzeilen klicken und Enthüllungen lesen, die selten mehr Platz als 3 Absätze brauchen. Man muss von nichts eine wirklich fundierte Ahnung haben und darf sich dennoch als besonders gut informiert vorkommen. Man weiß zwar nichts, ist aber dennoch klüger als all die hyperintelligenten Bücherwürmer, die doch nur lesen, was ihnen Macht und Establishment vorsetzen. So kann man es sich jedenfalls einreden. Strache war es noch peinlich, einem absichtlich gestreuten Aprilscherz aufzusitzen. Das ist aber natürlich ein seltener Einzelfall. Viel häufiger werden emotionalisierende Fake News, die irgendeinen Skandal oder eine empörenswerte Handlung aufdecken, hunderttausendfach verbreitet und geglaubt, ohne dass sich ihr Fake-Charakter herumsprechen würde. Im Gegenteil, Studien zeigen, dass selbst jene Menschen, die schon einmal gehört haben, dass nicht alles, was im Internet verbreitet wird, stimmen muss, gerade dann eine Meldung für besonders glaubwürdig halten, wenn sie häufig geteilt wird und sie mit ihr also häufig konfrontiert werden. Grundhaltung. Wenn ich es 100-mal lese und es auch von Rosi, Fritz und Jacqueline geteilt wird, dann wird es wohl schon stimmen. Da Schreckensmeldungen natürlich besonders häufig mit empörtem Tremolo geteilt werden und man ihnen damit auch häufiger begegnet, wird man sie auch leichter glauben als bedächtigere Nachrichten. Natürlich besonders dann, wenn sie irgendwie ins eigene Weltbild passen. Es ist nicht ohne Ironie, dass bisweilen jene Politiker, die auf diese Politik der Aufganselung setzen, dann am Ende selbst Opfer genau jener Logik werden, die sie bisher zu ihrem Vorteil nutzten. Ausgerechnet Frauke Petri, die Anführerin der rechtsradikalen deutschen AfD, beklagte sich unlängst im Spiegel bitterlich. Die Bereitschaft, jeden Unsinn zu glauben, der über die sozialen Medien verbreitet wird, ist bis heute sehr groß, und da kommt's dann zu witzigen Vermutungen, dass ich bei den Bilderbergern gewesen sein könnte, dass ich vom Mossad bezahlt werde, dass ich ein U-Boot sei. Man muss eine Lüge nur lange genug verbreiten, damit sie zur Wahrheit wird. Diese Verhaltensmuster sind in meiner jungen Partei noch einmal besonders ausgeprägt. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Vorsitzende einer rechtsradikalen Partei ist manchen ihrer Parteikollegen nicht rechtsradikal genug und prompt erfährt sie all die Gerüchtemacherstrategien am eigenen Leibe, die normalerweise nur auf Flüchtlinge oder politische Gegner angewandt werden. Und schon beklagt sie, dass die Menschen jede Lüge glauben, sofern man sie nur lange genug verbreitet. Wohlgemerkt. Die Vorsitzende einer Partei, deren Stellvertreter Alexander Gauland in einem Gespräch mit Journalisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAZ, sagte, die Deutschen wollten jemanden wie den dunkelhäutigen Nationalteamspieler Jerome Boateng nicht als Nachbar. Prompt bewiesen ihm zehntausende Menschen in Deutschland das Gegenteil. Später beschwerte Gauland sich, er sei von den FAZ-Journalisten reingelegt worden. Er sei nämlich davon ausgegangen, dass es sich bei Boateng um einen Moslem handelt. Na dann ist ja alles klar. Und ein anderer Spitzenmann der Partei hatte nach einer Welle von Brandanschlägen auf Asylbewerberunterkünfte nichts anderes zu sagen, als dass ein Gutteil dieser angeblichen Brandanschläge von den Flüchtlingen selbst kommt, meist aus Unkenntnis der Technik. Mal ehrlich, viele von ihnen dürften es gewohnt sein, in ihren Heimatländern daheim Feuer zu machen. Das Spiel mit menschenverachtender Rhetorik, aber auch mit simplen Lügen und bösartigem Gerüchtestreuen ist mittlerweile so alltäglich geworden, dass man schon ein neues Wort dafür erfunden hat. Postfaktisches Zeitalter. Früher hätte man Menschen, die mit böser Absicht die Unwahrheit sagen, einfach Lügner genannt. Unsere zeitgenössische Form der Öffentlichkeit ist, um das Mindeste zu sagen, für die Verbreitung himmelschreiender Dummheiten nicht ungünstig. Das färbt alle Debatten ein und auch die Politik. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da hatten nicht wenige Leute gehofft, uns stehe ein Zeitalter entwickelter demokratischer Diskussionskultur bevor, das auch immer mehr smarte Lösungen ausbrüten würde. Von der Schwarmintelligenz war die Rede. Die neuen Apparaturen, das Internet, die sozialen Medien, sie würden zu mehr Demokratie führen, weil jeder mitreden dürfe, weil jeder Sender ist und Empfänger zugleich. Und nicht nur ein paar auserwählte Eliten, die Diskussionen steuern könnten. Das wäre aber nicht nur demokratischer, dachte man damals, sondern das Ergebnis wäre auch mehr Klugheit, weil sich in einem solchen Arrangement, in dem jeder und jede gehört würde, die Kompetenzen und Klugheiten aller Beteiligten gewissermaßen summieren, ja in Wirklichkeit multiplizieren würden. Aber heute würde das kaum mehr jemand behaupten, der noch alle Tassen im Schrank hat. Die vormals gepriesene Beteiligung der Leserschaft besteht zu einem großen und immer größer werdenden Teil aus Besserwisserei, Beleidigungen und Bedrohungen, aus Meinungsmorast, dessen einzige Blüten die Stilblüten sind. Nicht die Klugheit wird gefördert, sondern einzig die Lautstärke der Dummen, die alles übertönt. Zumal ein wütender Leser viel eher als ein zufriedener geneigt ist, sich spontan im Internet zu äußern. Der Journalist Arno Frank hat das in einem feinen kleinen Büchlein »Meute mit Meinung über die Schwarmdummheit« folgendermaßen beschrieben. Es ist, als würden im Kino fortwährend Kommentare der Zuschauer eingeblendet. Langweilig. Als würden die Besucher im Museum auf jedes Gemälde gelbe Zettelchen mit ihrer eigenen Meinung pappen. Das soll ein Gesicht sein? Meine Nichte, acht, kann das besser. Als würden im Theater immer wieder Zuschauer aufstehen und das Geschehen auf der Bühne kritisieren. Hey, was soll das schwule Rumgehopse? Nun könnte man sagen, dass die simplen Gemüter, die destruktiv wütenden und diejenigen, deren Dauergereiztheit nur durch ihre Gedankenarmut übertroffen wird, durch diese neuen Apparaturen einfach auch eine Stimme bekommen, dass von Bild über die Sun bis zur Kronenzeitung auch schon in früheren Zeiten, eben vom Boulevard, bestimmte Stimmungen produziert wurden und jetzt einfach nur eine neue Technologie dazukam, die sichtbarer macht, was das in unseren Gesellschaften auslöst. Dass also einfach nur merkbarer wird, was bisher unsichtbar war. Aber das ist wohl zu kurz gedacht. Es entsteht ein Echoraum, der bestärkt und verstärkt, was ansonsten so oder zumindest in diesem Ausmaß nicht bestehen würde. Dieser Echoraum macht also nicht bloß sichtbar, was ansonsten unsichtbar ohnehin existieren würde, er produziert etwas, was ansonsten gar nicht da wäre. Auch eine Aggression wird gefördert, die ansonsten nicht vorhanden wäre. Die Wiener Publizistin Ingrid Brodnik, eine der führenden Expertinnen für die Abgründigkeiten des Internets, hat das in ihrem Buch »Hass im Netz« überzeugend beschrieben. Internetbasierte Kommunikation etabliere einen Enthemmungseffekt, der tendenziell auf uns alle wirkt. Wir werden grob und äußern Dinge, die wir kaum jemandem direkt ins Gesicht sagen würden. Die nonverbale Seite der Kommunikation ist nicht vorhanden. Und dass wir unser Gegenüber verletzen, das sehen wir nicht sofort. Eine Minderheit treibt das ins Radikale. Aber ein wenig sind wir, seien wir ehrlich, in unserer Internetkommunikation alle davon angesteckt. Offline sind wir ja ganz nett, aber online werden wir Monster. Das führt nicht unbedingt dazu, dass wir allesamt zu Sadisten werden, aber dass viele Leute die sadistische Seite menschlicher Existenz rauslassen. Während sie das in der realen Welt, angesichts der negativen Sanktionen, die damit verbunden wären, eher unterlassen würden. Zugleich erhält jede radikale, extreme oder auch nur verschrobene Auffassung im Netz sofort Applaus und damit Bestätigung. Selbst eine Gruppe von 20 Irren zwischen Bodensee- und Ostseeküste, die sich normalerweise nie begegnen würden, können sich so gegenseitig hochschaukeln. Zustimmung und Bestätigung etabliert dann wieder einen Aufschaukelungszusammenhang. Es ist wundervoll, wenn sich Gleichgesinnte treffen können, aber es hat unangenehme Folgen, wenn sich nun Ideen gegenseitig bekämpfen wie Gangs, schreibt der Buchautor Gunter Dueck. Im Netz bewegen wir uns zunehmend in solchen Echoräumen, in denen man nur Bestätigung für das erfährt, was man ohnehin schon denkt, und diese Tatsache wird durch Technologie noch bestärkt. Etwa die Algorithmen der sozialen Netzwerke, die uns primär das zeigen, von dem sie glauben, dass es uns gefällt. Deswegen spricht Brodnik von einer Mischung aus technischen und menschlichen Faktoren, die die Polarisierung im Internet antreibt. Es sind zum einen Menschen, die bei emotionalen Wortmeldungen eher auf »Gefällt mir« drücken, aber dann kommt auch noch der Algorithmus zum Einsatz, der diese affektiven Äußerungen stärker hervorhebt. Brodnik wendet sich entschieden gegen die These, dass latent vorhandener Hass im Internet nur sichtbarer würde, denn der Hass hat ansteckende Wirkung. Menschen, die jeden Tag mit 20 Falschmeldungen darüber bombardiert werden, dass etwa Flüchtlinge Frauen vergewaltigen, Omas vermöbeln oder Kinder essen, verfallen in eine Stimmung, die sie nicht so ohne weiteres vorher auch hatten. Brodnik beginnt ihr Buch mit der Anekdote eines Gesprächs mit einer sogenannten besorgten Bürgerin, die sich vor einigen Jahren überhaupt noch nicht für Politik interessiert hat und sich jetzt aber nur mehr auf den Pseudomedien von Pegida, Anti-Islam-Blogs etc. herumtreibt. Ihr Hass wird nicht bloß sichtbar, es gäbe ihn ohne das Desinformationsbombardement schlichtweg nicht. In der früheren Welt hätte man womöglich gesagt, man müsse Menschen, die krausen Ideen aufsitzen, versuchen, mit Argumenten zu erreichen. Und womöglich hätte man auch dann deprimiert eingewandt, dass es sehr oft sehr schwer ist, sie zu erreichen. Aber damals war das Wort erreichen noch eher metaphorisch als buchstäblich gemeint. Im Sinne von, sie hören einem zu, aber lassen sich so schwer überzeugen. Heute sind wir einen Schritt weiter. Wer in den Sog des Aufschaukelungszusammenhanges gerät, wird gefangen wie in einer großen Blase und er wird von anderen Argumenten und meist auch von reinen Fakten überhaupt nicht mehr erreicht, und zwar im wortwörtlichen Sinne. Er wird die Fakten oft nicht einmal erfahren. Einerseits, weil er einfach weghören kann, andererseits, weil durch die schiere Menge repetitiv abgeballerter Fake News oder realer Nachrichten, die in einem sinnentstellten manipulativen Zusammenhang arrangiert werden, seine Aufmerksamkeit völlig absorbiert ist. Wer tausendmal den gleichen Unsinn hört und einmal zufällig mit einem konkurrierenden Faktum konfrontiert wird, der ist natürlich nicht ausgewogen informiert. Er ist mit dem Irrsinn so kontaminiert, dass er die Vernunft gar nicht mehr wahrnimmt. Und wenn, dann wird er eher mit Aggression und Abwehr reagieren. All das geschieht also, weil Menschen miteinander in Kommunikation stehen und dabei nicht unbedingt das Beste, sondern gelegentlich auch das Schlechteste aus sich herausholen. Schon vor mehr als 2 Jahrzehnten formulierte der legendäre Theatermann Heiner Müller einmal: Natürlich sind 10 Deutsche dümmer als 5. Und damals nahm man das eher als originelles Aperçu. Man hat nicht so richtig verstanden, was er damit meinen konnte, aber als origineller Satz erschien die Aussage amüsant. Die Botschaft war damals schon: Gemeinsam sind wir dümmer. Auch das wäre natürlich eine Generalisierung, und Generalisierungen sind meist selbst schon dumm, aber an der Sache ist zumindest etwas dran. Jedenfalls ist heute schon ebenso oft von der Schwarmdummheit wie von der Schwarmintelligenz die Rede. Wie auch immer, die Logik des abgeschlossenen Echoraums verschiebt alle Grenzen. Auch die der politischen Kommunikation. Mussten selbst Demagogen bis vor kurzem wenigstens einigermaßen darauf achten, zumindest den haarsträubendsten, leicht widerlegbaren Unsinn zu vermeiden, so ist es heute keine unbedingte Notwendigkeit mehr. Im amerikanischen Wahlkampf hat die New York Times eine Liste der schieren Falschaussagen, Lügen und unwahren Behauptungen des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump abgedruckt. Die Aufstellung füllte eine eng bedruckte großformative Seite, für die die minimalste Schriftgröße gewählt wurde. Sonst hätten Trumps Lügen überhaupt nicht auf die Seite gepasst. Aber es macht diesen Leuten heute überhaupt nichts mehr aus, ertappt zu werden. Konfrontiert man sie mit der Realität, behaupten sie, wie etwa Trumps Beraterin Kellyanne Conway, sie hätten eben alternative Fakten. Wir neigen fast schon dazu, über derartiges amüsiert den Kopf zu schütteln. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht zum Lachen. Denn eine vernünftige Debatte lebt von ein paar Voraussetzungen. Etwa, dass man nicht irgendetwas Erfundenes behaupten kann. Dass man für seine Meinungen begründbare Argumente braucht. Und dass diese Argumente sich auf Fakten stützen sollen. Kurzum, man braucht keine Einigkeit in den Meinungen. Aber man kann sich nicht einfach die Faktensurrogate zusammen erfinden, auf die man seine Meinungen stützt. Aber nichts da. Die Botschaft, die die Wendung von den alternativen Fakten sendet, lautet: Wir müssen nichts mehr wissen, um eine Meinung zu haben. Wir behaupten einfach irgendwas und lassen den Hinweis, dass das faktisch nicht zutreffend sei, nicht mehr gelten. Was unsere Zeit aber auszeichnet, ist nicht so sehr, dass man jede Dummheit behaupten kann, sondern dass eine große Zahl von Menschen bereit ist, diese Dummheiten zu glauben. Und womöglich ist es sogar schlimmer, dass sie bereit sind, diesen Dummheiten zu applaudieren, obwohl sie wissen, dass es sich um Dummheiten handelt. Weil sie denjenigen, der die Dummheiten verbreitet, für seinen Mut bewundern, die Regeln zu brechen. Und sei es eine so grundvernünftige Regel wie die, dass faktenbasierte Kommunikation klüger ist als das Schwadronieren über zusammenfantasierten Unsinn. Man haut mit den sattsam bekannten und immer wiederholten Argumenten aufeinander ein. Schauen Sie sich die Kommentarspalten zu Internetartikeln an. Diese Diskussionen um die wichtigsten Themen unserer Zeit werden hier auf niedrigstem Sachniveau geführt. So Gunter Dueck. Das macht etwas mit Menschen. Sie werden so weit voreingenommen in ihrer Parallelrealität, dass sie selbst die offensichtlichsten Fakten überhaupt nicht mehr wahrnehmen. In der Süddeutschen Zeitung war unlängst von einem interessanten Experiment zu lesen, das zwei amerikanische Forscher durchgeführt haben. Nach der Vereidigung von Donald Trump und dessen Behauptung zu seiner Amtseinführung seien mehr Leute gekommen als zu der von Barack Obama 2009, zeigten sie Testpersonen Fotos von beiden Veranstaltungen, auf denen eindeutig erkennbar war, dass 2009 mehr Besucher erschienen waren, und fragten, auf welchem Foto mehr Leute zu sehen sind. Einer von 7 Trump-Unterstützern antwortete: auf dem von 2017. Bei all dem reden wir nicht nur von Fake News, von alternativen Fakten, die mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun haben, und vom Tunnelblick ideologisch festgefügter Weltbilder, die dann am Ende dazu führen, dass man wirklich glaubt, auf einem Foto wären mehr Leute als auf dem anderen, obwohl für jeden sichtbar das Gegenteil der Fall ist. Dass man blind wird für die Realität, weil man nur mehr sieht, was man sehen will. Neben den Fake News gibt es noch etwas anderes, das man Fake Reality nennen könnte. Ein völlig krauses Wirklichkeitsverständnis, das sich aber auf Informationen stützt, die wahr sein können oder zumindest nicht unbedingt falsch sein müssen. Ja, man kann aus lauter wahren Informationen eine Fake Reality zusammensetzen, indem man sich aus dem unendlichen Meer an Informationen eben nur jene herauspickt, die das eigene Weltbild stützen. Nehmen wir nur diese beliebten Zeitungsartikel zum Thema: So gefährlich ist dieser und jene Bezirk in unserem Land. Unlängst begegnete ich einer Bekannten, die irgendwo in Niederösterreich wohnt, und nach einiger Zeit eröffnete sie mir, dass sie nicht mehr nach Wien fährt, denn dort sei es ihr zu gefährlich. Und als ich sie fragte, wie sie das meint und wo sie das her hat, meinte sie: Nun, ihr Mann arbeite in Wien und pendelt jeden Tag und bringt dann die Gratiszeitungen mit. Und in denen liest sie Tag für Tag, dass in Wien täglich gemordet und gebrandschatzt wird. Und nun ist diese Dame keineswegs dumm, und die Berichte in den Zeitungen müssen auch nicht falsch sein. Natürlich gibt es in einer Stadt mit 2 Millionen Einwohnern jede Woche ein paar Einbrüche, auch ein paar Raubüberfälle, auch sexuelle Übergriffe, wobei natürlich die meisten innerhalb der Familie stattfinden, und gelegentlich sogar einen Mord. Wenn nun diese Frau alle paar Tage liest, in Otterkring gab es zuerst einen Mord und dann ein paar Tage später einen Raubüberfall und dann eine Razzia gegen Drogendealer, während sie in ihrem ganzen Leben noch nie in Otterkring war, sie also nicht bedenkt, dass man natürlich hunderte Stunden völlig entspannt durch Otterkring gehen kann, ohne dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, mit einer irritierenden Situation konfrontiert zu werden, dann gewinnt sie einen Eindruck, dem kein eigenes Erfahrungswissen gegenübersteht. Und seien wir ehrlich, das ist doch bei uns, die wir uns als weniger dumm wähnen, aber nur wähnen, auch nicht anders. Wenn ich, um ein fiktives Beispiel zu wählen, Schwerin nicht kenne, dort nie bin, und dann lese ich, es gab dort 2016 3 Morde und 20 Raubüberfälle, dann denke ich mir, dass Schwerin ein gefährlicher Ort ist. Ja, womöglich denke ich es nicht explizit, aber die Information ist dann in meinem Kopf und wird mein emotionales Verhältnis zu Schwerin einfärben. Ich werde Schwerin gewissermaßen instinktiv mit dem Begriff unsicher verbinden. Nun kann man all das, da ja die Dame ganz offensichtlich nicht wirklich dumm ist und daher Dummheit als Erklärung ausfällt, auch dem Sensationalismus der Boulevardblätter anrechnen. Das ist sicherlich nicht falsch, aber auch nicht völlig richtig. Denn natürlich ist ein Mord oder ein Raubüberfall eine Story. Dazu muss das Blatt gar kein Revolverblatt sein. Wohingegen der normale Alltag natürlich nie und nimmer eine Schlagzeile wert ist. Beispiel: Monika M. ging gestern 5 Stunden in Otterkring spazieren und jeder war nett zu ihr. Nun, eine solche Nachricht werden Sie natürlich nie in der Zeitung finden. Und das ist auch völlig okay so. Um das an einem anderen Beispiel zu sagen, wenn einmal im Jahr ein Zug entgleist und es vielleicht sogar Tote gibt, steht das natürlich in jeder Zeitung. Aber Sie werden nie in der Zeitung lesen, gestern sind wieder alle Züge pünktlich und sicher in Ihrem Zielbahnhof angekommen. Weil das natürlich keine Story ist. Kurzum, vom Alltag erfahren wir nie, von Mord und Katastrophen immer. Aber natürlich färbt all das unsere Sicht von der Welt. Und insbesondere von der Welt, über die wir kein sonstiges Wissen haben, von der wir kein Erfahrungswissen haben, das diese Art von Fake Reality konterkarieren könnte. Das Interessante daran ist, dass wir heute mehr und mehr dazu neigen, Welten oder ganze Kulturen nach Verbrechen zu beurteilen, nach für sie typischen Verbrechen. Wenn sich ein IS-Terrorist in die Luft sprengt und 20 Unbeteiligte mit in den Tod reißt, dann halten wir das irgendwie für einen Ausdruck islamischer Kultur. Und wenn ein afghanischer Jugendlicher einen sexuellen Übergriff begeht, dann leider zunehmend auch. Aber natürlich hängt auch das damit zusammen, dass die meisten Menschen, wenn sie von Afghanen hören, eine Nachricht lesen, die im Zusammenhang mit irgendeiner Form von Bandenkriminalität oder Ähnlichem steht. Weil eben, genauso wenig wie Artikel über friedliche Spaziergänge und sichere Zugankünfte erscheinen, auch solche Geschichten in den Medien nie vorkommen werden. Das ist Mohammed der Erste, 23. Er ist nett, hat sich gerade ein Eis gekauft und heute schon wieder niemanden vergewaltigt. Wie absurd das ist, spüren wir erst, wenn das umgekehrt geschieht, wenn es uns im weitesten Sinne selbst betrifft. Der deutsch-iranische Autor Bahman Nirumand hat diese Logik mit dem Beispiel eines abscheulichen Verbrechens in Deutschland illustriert. Damals hatte in Bremen ein heroinsüchtiger Mann sein Kind umgebracht und eingefroren. Wenn in Bremen ein heroinsüchtiger Mann sein Kind umbringt und im Kühlschrank lagert, dann ist das in Teheran Tagesgespräch, berichtet Nirumand. Dann heißt es, das ist die westliche Kultur. Gott sei Dank haben wir unsere islamische Moral. Dass nicht alle Menschen im Westen heroinabhängig sind und es auch keineswegs als gebräuchlich bezeichnet werden kann, seine Kinder umzubringen und einzufrieren, das kann man dann zwar einwenden, allein den Einwand wird niemand hören. Und klar, nicht alle Amerikaner veranstalten Highschool-Massaker. Auch nicht alle Österreicher sperren junge Frauen jahrzehntelang in den Keller. Kurzum, um sich eine Fake Reality zu schaffen, ein Bild von der Welt, das mit der Wirklichkeit nur sehr peripher zu tun hat, braucht es weder zwangsläufig Fake News noch Dummheit. Man kann freilich auch so sagen, Fake News und Dummheit sind nicht notwendig dafür, aber sie helfen natürlich immens dabei. Beunruhigende Nachrichten zu Sachverhalten, über die wir kein wirkliches Erfahrungswissen haben, werden unsere instinktiven Haltungen zu diesen Sachverhalten einfärben. Und oft haben wir kaum andere Informationen, die dieses Gefühlswissen hinterfragen. Gewiss, manchmal hören wir von Statistiken, die dann das Gegenteil von dem belegen, was das Gefühlswissen nahelegt. Aber seien wir ehrlich, das Gefühlswissen, das ja auch mit Emotionen einhergeht, ist stärker als eine kalte Statistik und eine nackte Zahl. Und außerdem ist das mit den Statistiken auch so eine Sache. Selbst wenn sie stimmen, können sie uns oft in die Irre führen. Ein schönes Beispiel gab es dafür unlängst in Österreich, als das Innenministerium die Kriminalitätsstatistik 2016 vorlegte. Dazu muss man sagen, viele Leute, vor allem die, die ihre Informationen aus dem Boulevard oder von den einschlägigen Facebook-Portalen beziehen, sind ja fix der Meinung, die Kriminalität würde von Jahr zu Jahr explodieren und sei vor allem seit der Flüchtlingswelle arg nach oben geschossen. Aber auch gut informierte Flüchtlingsfreunde wären durchaus der Meinung gewesen, dass es zumindest einen leichten Anstieg der Kriminalität gibt. Schließlich gibt es viele junge Leute im Land, die nicht wissen, was sie den lieben langen Tag tun sollen. Da würde man sich ja auch nicht besonders wundern, wenn zumindest ein Teil von ihnen auf dumme Gedanken kommt. Und gerade die, die gut informiert sind und sogar Informationen aus erster Hand haben, kennen ja selbst die eine oder andere Geschichte von Jungs, die in ihrer Flüchtlingsunterkunft den ganzen Tag in Smartphones starren, in eine Welt geworfen sind, in der sie sich kaum zurechtfinden, die ohne jede Perspektive zum Warten gezwungen sind und auf die schiefe Bahn geraten. Diese Auffassung wurde vom Innenministerium auch noch unterstützt, als es in Vorabmeldungen bekannt gab, Kriminalität angestiegen und Anstieg der Kriminalität unter Asylbewerbern. An diesem Punkt hätten die meisten Menschen aufgehört, sich zu informieren und die Nachricht für bare Münze genommen. Warum auch nachfragen? Klingt ja plausibel. Bei genauerer Betrachtung ergab sich aber ein ganz anderes Bild, das, ich muss es zugeben, sogar mich überraschte. Erstens, die allgemeine Kriminalität, also alle angezeigten Straftaten, egal ob von Inländern oder Ausländern, ist tatsächlich gestiegen, aber nur sehr geringfügig. Und vor allem, nachdem sie seit 10 Jahren gesunken ist. Das heißt, sie war 2016 etwas höher als 2015, aber damit circa so hoch wie 2014 und unter den Werten von 2013 oder 2012. Kann man da also wirklich davon sprechen, dass die Kriminalität gestiegen ist? Noch dazu, wenn die Gesamteinwohnerzahl markant höher ist? Klar kann man titeln, 2016 stieg die Kriminalität an. Aber man kann auch titeln, 2016 war das zweitsicherste Jahr im vergangenen Jahrzehnt. Beides stimmt. Noch interessanter ist aber die zweite Zahl. Tatsächlich sind die Anzeigen gegen Asylbewerber leicht angestiegen. Aber es gibt natürlich sehr viel mehr von ihnen im Land. In den letzten knapp 20 Monaten sind rund 120.000 Menschen als Asylbewerber ins Land gekommen. Der Zuwachs bei den angezeigten Straftaten erweist sich aber als geringer als der Zuwachs bei der Asylbewerberpopulation. Da kann man also höchstens von einem Anstieg in absoluten Zahlen sprechen, bei einem gleichzeitigen Rückgang der Kriminalitätsquote. Aber all das hätten wir nie erfahren, wenn sich nicht ein Journalist des Online-Portals NZZ.at die Mühe gemacht hätte, sich die Zahlen genau anzusehen. Um das noch einmal an einem fiktiven Beispiel zu illustrieren, damit man das auch gut versteht. Nehmen wir einmal an, in einer Stadt leben 10.000 Menschen. Und in dieser Stadt gibt es 2 Raubüberfälle. Dann wächst die Stadt auf 20.000 Menschen und es gibt im darauffolgenden Jahr 3 Raubüberfälle. Was würden Sie sagen? Sind die Bewohner dieser Stadt nun im Durchschnitt krimineller als im Jahr davor oder weniger kriminell? Leben sie unsicherer oder sogar sicherer? Schwer zu sagen, oder? In der Stadt gibt es einen Überfall mehr, aber gemessen an der Gesamtbewohnerzahl ist die Kriminalität sogar gesunken. Und genau so ist es in Österreich nach der großen Flüchtlingswelle 2015-2016 gewesen. Es gibt zwar etwas mehr Gesetzesbrüche durch Asylbewerber, aber nur, weil mehr im Land sind. Im Durchschnitt sind die angezeigten Delikte sogar zurückgegangen. Was an diesem Beispiel schön deutlich wird, sowohl unser Gefühlswissen als auch die zugespitzten Schlagzeilen der Ministeriumsstatistiken geben uns ein Bild, das völlig konträr zur Wirklichkeit ist. Und wir wissen auch, was all jene Flüchtlingsfeinde im Netz sagen würden, würde man sie mit diesen Fakten konfrontieren. Stimmt nicht, alles gelogen, will ich nicht wissen, ich weiß es besser, alle kriminell. Allerdings kann man ohnehin davon ausgehen, dass sie von der Wirklichkeit nie erfahren werden. Es ist gewissermaßen die Umkehrversion von dem Science-Fiction-Roman Der futurologische Kongress, der in einer Welt spielt, die voller Ödnis, Elend und Verbrechen ist, deren Bewohnern aber Substanzen verabreicht werden, die sie die Realität in den schönsten Farben sehen lässt. Dieselbe Logik, nur spiegelverkehrt. Wer sich in den Sog des Negativismus begibt, sieht noch die friedlichsten Quartiere und Landstriche als Zonen an, in denen Katastrophen und Verbrechen herrschen. Gunter Dueck formuliert das in seinem Buch Flachsinn folgendermaßen: Wir kommen vor lauter Bashing, Wrestling und Empörung nicht mehr dazu, die Realität zu verstehen. Zweites Kapitel: Ein Aufstand der Dummheit? Bei all dem haben wir es natürlich mit politischen Auseinandersetzungen zu tun, die sich seit jeher dadurch auszeichnen, dass die involvierten Akteure mit Manipulationen arbeiten. Hinzu kommt eine neue mediale Apparatur. Das Zusammenspiel aus klassischen Medien, dem Boulevard, der neueren Infotainment-Kultur, in der es nur halb um Information, zur anderen Hälfte um Entertainment und möglichst viel Krawall geht, weiters die neuesten Medien, etwa Webmagazine, die auf kaum etwas anderes aus sind, als Stimmungen zu schüren, und noch einmal hinzu kommt der Verstärkerraum der sozialen Medien, wie Facebook und andere. So gesehen ist dann die Frage, ob das Publikum nun mehr oder weniger dumm ist, gar nicht die entscheidende Sache. Dann ist das Problem ein mediales und technologisches Räderwerk, das aufeinander einwirkt, und die Dummheit ist allenfalls ihr Resultat, nicht ihre Ursache. Wenn man das so sieht, liegt man sicherlich nicht gänzlich falsch. Und dann kann man sich allenfalls gepflegt mit der Frage beschäftigen, ob der Begriff der Dummheit hier irgendeine Bedeutung hat. Aber dennoch kommt man nicht darum herum, über die Dummheit zu sprechen und die Frage aufzuwerfen, ob wir nicht gerade auch, neben anderen Dingen, eine Art Aufstand der Dummheit erleben. Doch diese Frage ist natürlich eine extrem heikle. Einer, so sich unterfängt, über die Dummheit zu sprechen, läuft heute Gefahr, auf mancherlei Weise zu Schaden zu kommen. Es kann ihm als Anmaßung ausgelegt werden, formulierte der berühmte österreichische Schriftsteller Robert Musil schon vor bald 80 Jahren in einem klugen Essay mit dem Titel »Über die Dummheit«. Es beginnt schon mit einer vertrackten Schwierigkeit, weil jeder, der über Dummheit sprechen will, von sich voraussetzen muss, dass er nicht dumm sei und also zur Schau trägt, dass er sich für klug halte, obwohl es allgemein für ein Zeichen der Dummheit gilt, das zu tun. Der Begriff der Dummheit ist natürlich eine kommunikative Thermonuklearbombe. Mit ihm ist im Extremfall jede Diskussion beendet. Der, der den Vorwurf erhebt, ist in den Augen des anderen hoffnungslos arrogant, wohingegen der, der mit dem Attribut dumm belegt wird, wiederum für jede Debatte disqualifiziert ist. Ein Dummer kann schon per Definition keine Argumente haben, die man zu bedenken braucht. Die Dummheitsdiagnose ist, kurzum, üblicherweise nicht gerade ein gutes Argument in einer Diskussion, sondern eher Schluss der Debatte. Den Begriff der Dummheit fasst man deshalb besser nur mit spitzen Fingern an. Hinzu kommt, dass nicht recht klar ist, was mit dem Begriff der Dummheit überhaupt gemeint ist. Ganz gewiss ist nicht unbedingt Unwissenheit oder Unbildung gemeint, denn an der kann man etwas ändern. Und außerdem können Menschen, die über wenig Bildung oder Wissen verfügen, dafür überhaupt nichts. Sie haben vielleicht schlechtere Startchancen gehabt, wuchsen nicht in Familien auf, in denen die Eltern schon den Dreijährigen Gedichte vorlesen. Sie gingen auf schlechtere Schulen, sind womöglich im falschen Stadtteil aufgewachsen, haben den falschen Namen. Sie haben also chronisch darunter zu leiden, dass Sie in unterprivilegierten Verhältnissen geboren sind. Nicht selten sind gerade diese Leute auf ihre Weise besonders intelligent und in gar nicht so wenigen Fällen versuchen sie mit harter Arbeit, ihr Bildungsdefizit aufzuholen. Von Menschen dieser Art kann also von vornherein nicht die Rede sein. Zugleich können auch intelligente oder gebildete Menschen sehr oft auch sehr dumm sein. Wenn gebildete Menschen ungebildete Menschen für dumm erklären, ist das beispielsweise eine sehr große Dummheit. Jemand kann ein Büchernarr sein und in einem Fachgebiet sogar eine Koryphäe und dennoch von einer himmelschreiend geringen sozialen Intelligenz. Wir haben für all diese Spielarten von Dummheit eine ganze Liste von Begriffen, was alleine schon darauf hindeutet, dass es recht schwierig ist, Dummheit zu definieren. Wir können von Gefühlsdummheit sprechen, was etwas anderes meint, als würde man über jemanden sagen, er sei etwas schwach im Kopf. Jemand kann in einem bestimmten Feld mittelmäßig sein, aber sich irrtümlich für ein Genie auf diesem Feld halten und dann darüber hinaus diese beschränkten, aber eingebildeten, überdimensionierten Fähigkeiten gleich auf alle denkbaren Felder projizieren. Das beste Beispiel sind die Heerscharen völlig uninteressanter Manager, die, als Folge aufgeblasenen Egos, glauben, jeder müsse sich für ihre Meinungen zu moderner Kunst und zur Quantenphysik interessieren. Dieser weit verbreitete Charakter wird in Fachkreisen SAPTA-Typ genannt, sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Ein nochmals ganz anderer, allgemein bekannter und gelegentlich belächelter Typ ist der des Fachidioten, der auf einem Feld ein wirkliches Genie sein kann, aber sowohl in Sachen sozialer Intelligenz als auch allgemeiner Urteilsfähigkeit völlig inkompetent ist. Manchmal geht das so weit, dass der Fachidiot jenseits seines Fachgebietes derart blöde ist, dass er sich so sehr selbst im Wege steht, dass er nicht einmal auf seinem Fachgebiet etwas zustande bringt. Aller intellektueller Fähigkeiten zum Trotz. Zugleich gibt es in unserer Sprach- und Gefühlswelt gewissermaßen eine Differenz zwischen chronischer und temporärer Dummheit. Es macht einen Unterschied, ob man meint, jemand sei dumm oder jemand habe hier und da eine Dummheit gemacht. Kaum ein Mensch würde über sich sagen, ich bin einfach ein grundsätzlich brunzdummer Mensch. Aber jeder hat schon häufiger von sich gesagt, da habe ich eine Dummheit gemacht. Außer ganz dumme Leute, denen nicht einmal auffällt, wenn sie eine Dummheit machen, oder die zu dumm sind, es sich einzugestehen. Wer sich dem Thema der Dummheit annähert, betritt also vermintes Gelände. Aber mit dieser Diagnose fangen die Probleme erst an. Denn zugleich ist es natürlich völlig unstrittig, dass es unter Menschen, formulieren wir es höflich, mehr oder weniger Gescheitheit gibt. Die einen wissen mehr als die anderen, die einen sind auf jedem Gebiet kompetenter als die anderen, die einen sind mehr gebildet oder mehr herumgekommen, die anderen weniger, und die einen verfügen über mehr Urteilskraft als die anderen. Nicht immer muss das kongruieren. Gewiss, jemand mit viel Wissen und großer Welterfahrung kann einen eklatanten Mangel an Urteilskraft aufweisen. Jemand mit wenig Wissen kann schon qua Hausverstand oder Herzensbildung über viel Urteilskraft verfügen. Das mag natürlich in vielen Einzelfällen zutreffen, summiert sich aber dennoch nicht zur Regel, dass die ungebildetsten Menschen über die meiste Urteilskraft verfügen. In der Regel ist es dann selbstverständlich doch so, dass ich über eine Thematik eher schwer ein Urteil fällen kann, wenn ich über sie nichts weiß und umgekehrt eher besser dazu in der Lage bin, wenn ich über mehr Kenntnisse verfüge. Mehr noch, wenn ich über diese Kenntnisse, diesen Wissensstand und über diese Urteilskraft verfüge, habe ich sogar mehr Möglichkeiten, auf meine Welt Einfluss zu nehmen. Wissen ist Macht. Unwissen ist Ohnmacht. All das ist uns letztendlich doch sonnenklar, wird aber nur mehr selten in solche Klarheit ausgesprochen. Man will ja die Ungebildeten nicht kränken. Denn die Tatsache der Ungleichverteilung der Gescheitheit will sich nicht recht mit unserer demokratischen, egalitären Kultur vertragen. Schließlich gehen wir ja nicht nur davon aus, dass alle Menschen gleich viel wert sind, sondern auch, dass ihre Stimme gleich viel zählen soll. Und zwar nicht nur am Wahltag, sondern auch in den öffentlichen Diskursen. Deshalb haben wir gewissermaßen schon aufgrund unserer demokratischen Grundhaltungen davon auszugehen, dass eine öffentliche Debatte umso gehaltvoller wird, umso mehr Menschen sich an dieser beteiligen. Würde man sagen, dass Vielstimmigkeit in den öffentlichen Debatten auch viel mehr Dummköpfen die Möglichkeit gäbe, ihren Meinungsmorast zur Geltung zu bringen, dann würde man sich also nicht nur als ziemlich arroganter Zimpf outen, sondern auch noch als fragwürdiger Demokrat. Schlimmer, als antidemokratischer Elitist. Der etwas schwächere Verwandte des fragwürdigen Elitismus ist der Paternalismus. Diese Art des Wohlwollenden von oben herab. Dieses »Ich bin zwar viel gescheiter als du, aber ich erkläre dir jetzt, was Sache ist. Dann bist du auch so gescheit wie ich, oder zumindest nicht mehr so dumm, wie du jetzt bist, und kannst in öffentlichen Dingen mitreden. Freilich, bis dahin solltest du eher die Klappe halten und an meinen Lippen hängen.« All diese Haltungen, also der hochnäsige Elitismus genauso wie der freundlichere Paternalismus, sind heute in Verruf geraten, und zwar aus gutem Grunde. Heute versucht man Klugheit oft nicht so sehr herauszustellen, mindestens genauso viele Leute versuchen mit ähnlich viel Aufwand, Klugheit möglichst zu verbergen. Wer zu viel Gescheitheit ausstrahlt, wirkt ja nicht nur arrogant, sondern irgendwie sogar unsympathisch, besserwisserisch, in jedem Fall nicht besonders volksnah. Eine der paradigmatischen Figuren in diesem Zusammenhang ist vielleicht der sozialdemokratische Bürgermeister von Wien, Michael Häupl, ein Naturwissenschaftler und hochgebildeter Mann, der aber in seinen öffentlichen Auftritten seit Jahrzehnten das Bild kultiviert, sich nicht besonders vom Trankler von der nächstbesten Würstelbude zu unterscheiden. Unverhältnismäßig höher als die Angst, eine Dummheit zu verbreiten, ist die Angst, etwas zu verbreiten, von dem irgendjemand sagt, es sei arroganterweise wohl zu klug für ihn. Schreiben die Autoren Markus Metz und Georg Seslen in ihrem großen Essay über Blödmaschinen, ein Buch, das man als grandiose ausladende Vermessung zeitgenössischer Stupiditätsproduktion ansehen kann. Nun ist natürlich gegen Volksnähe nichts einzuwenden und auch eine gewisse Rücksicht auf die kognitiven Aufnahmefähigkeiten und Konzentrationsspannen des Durchschnittspublikums ist gewiss empfehlenswert. Aber dennoch stellt sich die Frage, warum es eigentlich gerade arrogant und herablassend sein soll, auf kluge Weise mit den Menschen zu kommunizieren, was er schließlich die Annahme voraussetzt, dass auch der Ungebildete, sofern er ein wenig Interesse für die Sache mitbringt, intelligent genug sein wird, ihr zu folgen. Ist das denn wirklich arrogant? Darüber kann man jedenfalls debattieren. Oder genauer gesagt, es ist eigentlich nicht leicht erklärbar, warum es weniger arrogant sein soll, auf möglichst dumme Weise mit dem Publikum zu kommunizieren, was ja schließlich die gegenteilige Annahme voraussetzt, nämlich, dass dieses zu blöde sei, komplexere Argumente auch nur zu verstehen oder sich das Verständnis für diese durch Bildung anzueignen. Offen gesagt, eigentlich haben die angeblichen Eliten viel weniger Verachtung für das Volk als dessen selbsternannte Fürsprecher, die glauben, man könne den kleinen Mann mit jedem Trottelargument in Bravo- und Hurra-Stimmung versetzen und verhetzen. Es ist also kompliziert geworden mit dem Verhältnis von Wissen, Bildung und Demokratie. Wer auch nur den Anschein erweckt, man müsse Argumente begründen, und wer sich dem Verdacht aussetzt, der Meinung zu sein, dass eine gewisse Bildung und ein gewisses Maß an Wissen dafür möglicherweise nicht schlecht wäre, der muss damit rechnen, als hochnäsiger Volksverächter und Antidemokrat angesehen zu werden. Als Büttel des Establishments. Das war jedoch nicht immer so. Eigentlich war es, als das mit der Demokratie anfing und sich langsam durchzusetzen begann, genau andersherum. Damals hielten die herrschenden Mächte die Mehrheit der Menschen mehr oder weniger für unheilbare Toren, weshalb sie ihre undemokratische Herrschaft auch für unabänderlich hielten. Die ersten Spurenelemente der demokratischen Grundhaltungen wurden dagegen durch die Idee der Aufklärung verbreitet, die von nichts weniger ausging als der Überzeugung, dass Menschen durch Bildung und den Gebrauch der Vernunft klüger und urteilsfähiger werden können und dass, wenn das nur massenhaft genug geschehe, viel bessere und demokratischere Zustände geschaffen werden können. Der Philosoph Immanuel Kant hat vor rund 230 Jahren nicht nur eine Fülle an Büchern geschrieben, die so klingende Titel tragen wie »Kritik der Urteilskraft«, sondern auch einen legendären Essay mit der Überschrift »Was ist Aufklärung?« Der begann mit Sätzen, die schnell weltberühmt wurden. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache desselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Kant war darüber hinaus sogar der Meinung, gäbe sich eine Republik eine vernünftige Verfassung mit rechtsstaatlichen Regeln, dann könne sogar ein Volk von Teufeln friedlich nebeneinander leben, ohne dass die Ordnung der Freiheit Schaden nähme. Aber man ging ohnehin vom zivilisatorischen Fortschritt aus. Damals schien alles noch irgendwie leichter. Man müsse sich nur informieren, klug und gemessen Argumente abwägen, die öffentlichen Diskurse auf einem höheren Niveau etablieren und schon wäre nicht nur der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit erreicht. Dieser mündige Bürger, wie das Idealbild bald heißen sollte, wäre auch gerade das Staatsbürgersubjekt, das die Volksherrschaft möglich machen würde. Ja, das dafür sorgen würde, dass die Demokratie die beste Staatsform sei. Diese Idee blieb nicht lange eine Angelegenheit von Philosophen und der kleinen, schmalen bürgerlichen Oberschicht. Auch die bislang ungebildeten einfachen Leute übernahmen sie, denn die waren ja noch der Überzeugung, dass sie absichtlich in Unwissen und Unbildung gehalten werden, damit man sie leichter regieren kann und dass umgekehrt Bildung die Voraussetzung für demokratische Selbstregierung sei. Es ist keineswegs ein Zufall, dass die ersten Arbeiterorganisationen sogenannte Arbeiterbildungsvereine waren. Diese Bildungsvereine waren die Keimzellen einer ersten Volksbewegung. Intellektuelle, Bürger, Ärzte, gebildete Leute unterrichteten in diesen Arbeiterbildungsvereinen, um den ungebildeten Arbeitern und Arbeiterinnen Wissen zu vermitteln. Und die nahmen jede Mühe auf sich, diese, wie man heute sagen würde, Bildungsangebote auch anzunehmen. Arbeiterbibliotheken folgten, danach die Volkshochschulen und nicht selten sind die kommunalen öffentlichen Büchereien von heute noch die direkten Nachfolger der damaligen Basisinitiativen. Kurzum, damals wäre jedenfalls noch niemand auf die Idee gekommen, es wäre eine arrogante intellektuelle Anmaßung eines verzärtelten Kopfmenschen, den weniger Gebildeten mehr Bildung zu vermitteln. Kaum jemand hätte gesagt, wozu brauche ich das? Mit ein wenig Hausverstand und rudimentärer Rechtschreibung kann ich auch ganz passabel im Internet posten. Natürlich, gewisse anti-intellektuelle Ressentiments gab es auch in dieser Zeit. Dass verkopfte Bürgersöhnchen vom echten Leben nichts verstünden, dass der Arbeiter mit seinen Schwielen an den Händen ein elementareres Wesen von der Welt habe als alle Bücherwürmer zusammen, das wurde auch damals gelegentlich vorgetragen. Wozu man denn all das sinnlose Wissen brauche, wurde auch da gelegentlich gefragt. Aber Karl Marx, der spätere Säulenheilige der Sozialisten, pflegte in solchen Fällen einen Wutanfall zu bekommen und laut aufzuschreien. Unwissenheit hat noch niemandem geholfen. Heute sind wir in einer markant anderen Lage. Als besonders volksverbunden geben sich Leute, die von den Menschen draußen so reden, als handle es sich bei diesen um Tölpel, denen man mit allzu komplexen Informationen oder Argumenten nicht kommen darf und die, leider, leider, für gesellschaftliche Liberalität und Kunstsinnigkeit kein Sensorium haben. Warum eine solche Volksverachtung als Volksnähe gilt, ist recht besehen eigentlich unerklärlich. Diese Art von Volkstümmelei hat ein Fantasiebild vom Volk vor Augen und gewiss kein schönes. Und bei einem wachsenden Segment des Publikums spiegelt sich diese Haltung auf perverse Weise zurück, als wollte es den Verächtern Recht geben. Wissen gilt als elitär, das Abwägen von Argumenten als Spleen langweiliger Gutmenschen, der Versuch, etwas zu klären, als arrogant und belehrend. Fakten und Pseudofakten sind gleich viel wert, weil man sich diese einfach je nach Meinungspräferenz passend zusammensucht. Und dass man etwas irgendwo gelesen hat, gilt schon als Beweis dafür, dass es zutrifft, sofern man will, dass es zutrifft. Wenn einem das Gelesene nicht passt, dann ist es eben eine schnöde Lüge der Machthaber. Und all das im Namen eines angeblichen, einfachen Volkes, das sich nichts mehr vormachen lässt und sich einbildet, die Elitendiktatur abzuschütteln. Drittes Kapitel: Trump, Dämon und Clown zugleich. Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist im Kontext unseres Themas dennoch ein markanter, irritierender Punkt. Nicht so sehr deshalb, weil jemand eine Wahl gewann, der mit simpelsten Botschaften das Publikum umgarnte und sich als Fürsprecher der Regular Guys, also der normalen Leute, kostümierte. Das tun Marine Le Pen, Heinz-Christian Strache, Recep Tayyip Erdogan oder Viktor Orban auf ihre Weise auch. Aber deshalb würde niemand Le Pen, Strache, Erdogan oder Orban für dumm halten. Im Gegenteil, sie sind sogar äußerst intelligent und geschickt, entwickeln sie ja eine Rhetorik und eine politische Selbstpositionierung, die es ihnen erlaubt, ihr Wählersegment nach und nach zu erweitern. Sie schüren Ängste, präsentieren sich als Retter in der Not, etablieren einen Diskurs des Wir gegen Sie, stellen die Einheimischen gegen die Migranten, aber auch die normalen Leute gegen die Eliten und das Establishment und positionieren sich selbst als diejenigen, die als einzige noch dem einfachen kleinen Mann zuhören, der sich oft als Vergessener fühlt, und das nicht zu Unrecht. Zugegeben, das ist natürlich keine besonders raffinierte Strategie, sondern eigentlich eine ziemlich simple. Dazu braucht man nur ein paar Sätze auswendig lernen. Selbst Norbert Hofer schafft das, der knapp gescheiterte rechtspopulistische österreichische Präsidentschaftskandidat. Also nicht raffiniert die Sache, aber sie funktioniert. Was bei Trump aber speziell irritierte, ist die Tatsache, dass er in all dem übertrieb. Mit seinen Lügen, seinen Gaga-Botschaften, mit seiner Gigantomanie, seiner Kommunikation auf Grundschulniveau, seiner durch keine Selbstreflexion angekränkelte Prahlsucht, seine raubeinige Unhöflichkeit, seinen Umgang mit Frauen, seine Greif-ihr-an-die-Muschi-Skandale, seine Selbstverliebtheit, seine gefährliche Unfähigkeit, komplexe Sachverhalte auch nur zu begreifen. Kurzum, was hier so verstörte, ist, dass diesmal nicht ein kluger Politiker auf raffinierte Weise eine Politik der Dummheit betrieb, sondern dass hier jemand am Werke war, der selbst auf ostentative, demonstrative Weise dumm zu sein scheint. Einer der Sätze sagt wie: Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und ich würde keine Wähler verlieren. Der auf Twitter aufgeregt von einem Anschlag auf eine Polizeistation in Paris berichtet und dazu schreibt: Deutschland versinkt im Kriminalitätschaos. Und der von sich behauptet, mein IQ ist einer der höchsten und ihr alle wisst das. Sodass sich die Welt am Tag nach der US-Präsidentenwahl die Augen rieb und erstaunt fragte, wie kann es sein, dass die Amerikaner einen Mann wählen, der derart dumm ist? Nun könnte man natürlich auch Trump für ganz besonders raffiniert halten, nämlich insofern, als er es auf bisher unübertroffene Weise schafft, sich zum eigenen Vorteil dumm zu stellen. Darüber streiten gewissermaßen die Experten. Aber es spricht schon viel für das Urteil des Politologen Gary S. Scahl, der meint, ich glaube, dass sich niemand so konsistent dumm stellen kann. Ich habe die große Befürchtung, dass Donald Trump da authentisch ist. Ganz im Sinne der schönen Formulierung von Kurt Tucholsky, der meinte, kluge Menschen können sich dumm stellen, aber wirklich Dumme wirken echter. Trump hat eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, liest kaum, den Großteil seines Wissens hat er von rechtspopulistischen Fernsehsendern. Seine Sprache besteht aus simplen Hauptsätzen, die selten über Nebensätze verfügen. Sein Wortschatz ist gering, und es ist schon richtig, dass er diese Anlagen auch noch verfeinert, wie etwa in seiner Twitter-Kommunikation. Hier ist er in seinem Element. Hier schreibt er auf dem Komplexitätsniveau eines Sechsjährigen. Sozusagen barrierefrei. Einen Wortschatz, der über 500 Wörter hinausgeht, benötigt man nicht, um ihn zu verstehen. Es ist aber nicht allein diese Seite, nennen wir es mal den kognitiven Aspekt von Intelligenz, der Trump abgeht. Noch viel schlimmer ist womöglich seine emotionale Infantilität, sein ostentativ kindisches Gefühlsleben. Sprunghaft, aufbrausend, egomanisch, leicht beleidigt, unfähig, sich länger als 10 Minuten auf irgendetwas zu konzentrieren. Ein Meister des Irrlaufs, eine verletzliche Diva, gesegnet mit dem Hang zur maßlosen Selbstüberschätzung bei gleichzeitig extrem hoher Kränkbarkeit. Aber womöglich ist gerade das Geheimnis für Trumps Kultstatus. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Denn auf gewisse Weise reiht sich Trump auch in eine Reihe von Politikertypen, deren Erfolg nicht zuletzt darin begründet war, dass man nie genau wusste, ob sie nun zum Lachen oder zum Fürchten sind. Man denke etwa an Silvio Berlusconi. Der Mann hatte etwas von einem Dämon, aber auch von einem Clown. Dass er in der lächerlichen Eitelkeit, in der er posiert, unverkennbar Mussolini ähnelt, ist nicht nur dem österreichischen Schriftsteller Karl Markus Gauss aufgefallen. Wenn er mitten unter seinen Bodyguards mit den dunklen Sonnenbrillen stand, denen er kaum bis zur Brust reichte, sein Siegerlächeln auf dem braun gebrannten Gesicht, dann war das niemals ohne unfreiwillige Komik. Und er sagte Dinge, für die jeder andere ohne Zweifel im Handumdrehen für verrückt befunden würde. Dass er der Beste von allen sei, hat er den Wählern erklärt. Dass ihm kein Leader das Wasser reichen könne, weltweit wohlgemerkt. Auch zum Herrn der Vorsehung hatte er sich schon proklamiert, sich mal mit Napoleon, mal mit Moses verglichen. »Ich habe ganze Städte gebaut«, sagte Berlusconi in einem Interview. Und selbst ein Jörg Haider spielte in all seiner Exzentrik geschickt auf dieser Klaviatur. Auch wenn er im Vergleich mit Donald Trump noch wie ein bedächtiger Normalpolitiker wirkte. Aber das ist doch eine gemeinsame Eigenart all dieser Politiker. Ihre Macken, ihre Sucht nach Aufmerksamkeit, ihre Respektlosigkeit, ihr Vorwitz, ihre Ignoranz gegenüber Gepflogenheiten und Realitäten, also all jene Charaktereigenschaften, in denen sich ihre Exzentrik erweist, heben sie vom Typus des politischen Funktionärs ab, der im schlimmsten Fall nicht mehr ist als das Amt, das er bekleidet. Aber dennoch, bei Trump war all das, was schon bei Berlusconi und anderen da war, noch einmal ins Absurde und Groteske gesteigert. Und einen solchen Mann wählen knapp 63 Millionen Menschen, obwohl der so dumm ist. Das wollten viele zunächst nicht verstehen. Sind die Leute selbst so dumm, dass sie die Dummheit Trumps nicht einmal merken? Oder sind sie derartig wütend und enttäuscht von der Elitenpolitik, dass sie selbst einen Vollhonk in Kauf nehmen, nur damit der Status quo ein Ende nimmt? Eine noch verstörendere Antwort gibt Georg Seslen in seinem kleinen aktuellen Büchlein Trump, Populismus als Politik. Was wir als Europäer nicht verstehen, ist, dass Trump seit Jahrzehnten ein Selbstbild der Simplizität kreiert hat, sich gewissermaßen zur populären Figur machte, die fest im Figurenfundus der Popkultur verankert ist. Popfiguren, von der klassischen Hollywood-Figur des simplen Mannes aus dem Westen, der das Herz am rechten Fleck hat, nach Washington geht und dort mit den korrupten Eliten aufräumt, bis zu Donald Duck, dieser etwas beschränkten, aber ehrlichen Entenhaut. Gerade das, was uns als schreiend dumm erscheint, macht womöglich die Attraktivität von Trump aus. Kurz und überspitzt gesagt, sie haben ihn also nicht gewählt, obwohl er dumm ist, sondern weil er dumm ist. Soll heißen, weil er ein einfach gestrickter Simpel ist er jene Art des Volkshelden, der sich durch nichts angeleitet als durch Zorn und Hausverstand gegen die Eliten mit ihrem intellektuellen Wissen stellt, das alles so kompliziert macht und doch zu nichts anderem da ist, als das Volk zu verwirren und die Herrschaft der Eliten zu stabilisieren. Der Popkulturforscher Bernhard Heinzelmeier fasst das so zusammen. Mit Trump hat das Pop-Narrativ die Politik überwältigt. Durch Trump wurde der rationale politische Diskurs der Politik mit popkulturellen Emotionen, Begierden, Bildern, Ängsten etc. durchmischt. Steve Bannon, der Chefstratege von Trump, treibt die Vermischung von Politik und Pop auf die Spitze, wenn er sagt: Dick Cheney, Darth Vader, Satan, das ist Macht. Politik, Pop, Religion, alles ist eins. Dazu die Weigerung, vernünftig zu sprechen. Warum? Weil die vernünftige Sprache ein Kennzeichen des verhassten Establishments, der Elite ist. Das vernünftige Reden ist genauso schlimm wie das politisch korrekt sein. Seslen, Darth Vader ist also im Weißen Haus gelandet. Eine schwer atmende Projektion. Der Wahnsinn von der dunklen Seite der Macht. Pop ist an die Stelle der Wirklichkeit getreten. Trump ist ein Produkt einer Gesellschaft, in der der Abstieg wahrscheinlicher geworden ist als der Aufstieg. Wenn Clinton sich über die gläserne Decke für Karrierefrauen Gedanken machte, avancierte Trump zum Volkshelden für jene Frauen, die sich monatlich darüber Gedanken machen müssen, wie sie die Miete bezahlen, und für jene Familienväter der Mitte der Gesellschaft, die Angst haben, im zunehmenden Wettbewerb zu verlieren und absteigern zu werden. Ein Beispiel aus Österreich. Ein Drittel Frauen in Aufsichtsräten ist der alleinerziehenden Mutter in Simmering scheißegal, weil ihr eine solche Option im Leben niemals begegnen wird. Und die Erhöhung der Flexibilität in den Betrieben ist für den Arbeitnehmer in Favoriten kein Thema, wenn er nicht unmittelbar davon profitiert. Für die einfachen Menschen ist die Wahrheit immer konkret und materiell. Optimistische Utopien und große Visionen sind ihnen wurscht. Mit Recht, mir auch. Warum dann aber Trump, der ja selbst zum Establishment gehört? Seslen meint, wenn die Macht des Establishments zu groß ist, muss ein Volksheld sie brechen, und dabei ist es egal, ob dieser selbst aus dem Establishment kommt. Trump ist einmal Volk und einmal Establishment. Das ist sein Trick. Seslen, er kämpft heute gegen korrupte Banker und Waffenhändler und im nächsten Film gegen Banditen, die gerne etwas von deren Reichtum abhaben wollen. Trump als Volksheld ist das Urbild des Populismus, in dem er kein Revolutionär, kein Demokrat und kein Staatsmann ist, aber ein wenig von allem. Er kämpft zugleich gegen das Establishment und gegen das Chaos, ein autoritärer Rebell, ein Anarchist von rechts. Und wie bei den Comichelden Batman oder Tony Stark, in Klammer Iron Man, ist es dem Volk egal, wenn diese Kämpfer für die Gerechtigkeit selbst superreiche Unternehmer sind, die in Supervillen wohnen. Trump ist ein Self-Made Man. Er hat sich in eine Elite hochgearbeitet, die er hasst und die ihn hasst. Er selbst übertrumpft alles, was die Elite an Privilegien und Macht besitzt. Seine Selbstpräsentation ist eine Übertreibung, eine Karikatur der Arroganz und der Rücksichtslosigkeit der Reichen. Aber er bleibt gleichzeitig auch Volk, weil er in allem, was er tut, vulgär ist. Seslen konstatiert bei Trump die Macht des Nichtwissens. Wenn die Eliten sich über ihn lustig machen, macht das Trump nur stärker und volksnäher. Denn wie das Establishment über Trump lacht, so weiß das Volk, lacht es auch über die bildungsfernen Schichten. In der Verachtung eines Trumps für die Eliten spiegelt sich nichts anderes als deren Arroganz und Abgekoppeltheit wider. Trump ist die Symbolfigur des Kampfes gegen das Wissen der elitären Schichten. Weil dieses Wissen ihre Macht ist, wird ihm die Macht des Nichtwissens entgegengesetzt. Denn das Wissen der Eliten ist kalt. Es schließt die Masse aus. Die Masse steht hinter Trump, wenn dieser symbolisch die Herrschaft des Wissens bricht, indem er die Politik in einen Karneval verwandelt und in seinem individuellen Leben das vulgäre Begehren über die Vernunft stellt. Und so bejubelt die von denen da oben systematisch gedemütigte und ignorierte Masse tagtäglich Trump, wenn er die Regeln des Establishments verletzt, wenn er die politische Korrektheit lustvoll demoliert. Trump ist für viele seiner Wähler ein Monster. Ein Monster aber, mit dem man den Herrschenden Angst machen kann. Diesen Monster- und Angstmacher-Aspekt sollte man auch bei den österreichischen Rechtspopulisten nicht unterschätzen. Sie sind der Golem der abstiegsverängstigten Mitte und der demoralisierten Unterschichten, den diese losschicken, um das Establishment zu terrorisieren. Aus der Geschichte wissen wir aber, dass solche Golems auch einen gespenstischen Eigenwillen entwickeln können. Was dann herauskommt, ist im schlimmsten Fall Faschismus. Wenn an dieser Analyse etwas dran ist, dann müssen wir das in seiner ganzen Bedeutung erst einmal begreifen und verdauen. Dann hat ein nicht unwesentlicher Teil von Trumps Wählern ihn nicht allein deshalb gewählt, um zu protestieren oder der Elitenkultur eines auszuwischen. Sie haben seine offensichtliche Schlichtheit dabei auch nicht einfach billigend in Kauf genommen. Diese war gewissermaßen Teil seiner Attraktivität. Gerade diese Schlichtheit, seine Ausstrahlung als simpel, als einer, der schräg und quer zu allen Elitendiskursen und deren Vernunft geboten steht, erlaubte es, eine Stimmabgabe für Trump als rebellischen Akt zu sehen. Hier bekommt die Titelwendung dieses Buches, Der Aufstand der Dummheit, nun tatsächlich einen tieferen Sinn. Vernünftig sprechen wird dann als terrorisierendes Gebot von Establishment und Elite angesehen, gleich nach politisch korrekt sein, wie das Seslin formuliert. Schön sprechen, vernünftig argumentieren, klug abwägen, Fakten würdigen, erst nach Abwägung aller Umstände und möglicher Gesichtspunkte urteilen. All das, was bisher als politisch eigentlich neutrale Leitlinie klugen Handelns erschienen ist, wird aus solcher Perspektive zur Herrschaftstechnik der Eliten, der man sich entzieht, der man in die Parade fährt, indem man für das demonstrative Gegenteil stimmt. Verrückt kann man so sehen. Aber noch in dieser Verrücktheit liegt eine Wahrheit, noch in der Dummheit eine Klugheit. Denn es gibt in all dem mehr als einen Kern des Wahren. Auch die Elitendiskurse sind ja nur scheinbar vernünftig, oft sind sie auf ihre Weise dumm. Diejenigen, die Trump gewählt haben und die, die Strache, Le Pen und andere wählen, wurden bisher ja mit den Politphrasen, mit den ewig wiederkehrenden Sätzen, mit dem Bullshit der etablierten Politik abgespeist. Leistung muss sich lohnen. Das Land braucht Zusammenhalt. Wir müssen wettbewerbsfähiger werden. Die Globalisierung nützt uns allen, weil unsere Unternehmen produktiver werden. Die Liste solcher Bullshit-Phrasen, die in keiner Politikerrede fehlen dürfen, ist endlos. Und die Menschen können sie mit Recht nicht mehr hören. Wer so spricht, so formulierte einmal der Philosoph Harry G. Frankfurt in seiner Erkundung On Bullshit, der will ja gar nicht mehr den Eindruck erwecken, als ginge es ihm irgendwie um die Wirklichkeit und um wirkliche Menschen. Es ist ihm gleichgültig, ob seine Behauptungen die Realität korrekt beschreiben. Dem Bullshitter geht es um seine Selbstdarstellung als vernünftiger Politiker der Mitte, aber die Differenz zwischen Lüge und Wahrheit ist ihm völlig gleichgültig. Das heißt aber, die etablierte Politikerrhetorik ist eine Dummheit, die sich als vernünftig tarnt. Ja mehr noch, die von sich behauptet, die einzige vernünftige Weise des Redens über Politik zu sein. alternativlos, wie das Angela Merkel so schön nannte. Gegen die verordnete Dummheit des Bullshits rebelliert der Trump-Wähler durch seine Stimmabgabe für die totale Dummheit. Der Irrsinn und Nonsens wird zum rebellischen Akt. Der rechte Populismus ist eine Revolte, eine durchaus verständliche Revolte, aber in perversen Formen, hat der französische Soziologe Pierre Bourdieu vor mehr als 20 Jahren geschrieben. Diese Wendung war nie wahrer als im Falle von Donald Trump. Blöd gelaufen. Irgendetwas ist hier gehörig verrutscht. Es gibt einerseits die Verachtung der Massen durch jene Eliten, die sich irgendwie besser vorkommen, eine Verachtung, für die die normalen Leute ein waches Sensorium haben, und die wissen, wenn der gebildete Innenstadtbewohner über den dummen Onkel Donald lacht, dann ist das die gleiche Herablassung, die er für sie empfindet, weshalb sie in Trump ihr Idol sehen. Zugleich aber gibt es die durchaus demokratisch lobenswerte, aber aus dem Ruder gelaufene zeitgenössische Haltung, Dummheit nicht mehr beim Namen zu nennen, Unwissen auch nur als eine von mehreren Möglichkeiten zu betrachten, die alle ihre Berechtigung und ihre eigene Würde haben. Gesund ist das alles nicht. Viertes Kapitel: Blödmaschinen. Dass es eine heikle Angelegenheit ist, über die Dummheit zu schreiben, habe ich bereits gesagt. Einerseits wissen wir, dass es mehr oder weniger Gleichheit in der Welt gibt und dass diese natürlich bis zu einem gewissen Grad auch mit geistigen Anlagen, aber auch mit Interessen zu tun hat. Wer sich für das Lesen interessiert, wird auf die Dauer wohl ein wenig gebildeter sein als jemand, der Tag und Nacht nur ins Privatfernsehen starrt. Andererseits braucht es gewisse Voraussetzungen, um sich dem Vergnügen des Denkens hinzugeben. Und diese Voraussetzungen sind in unseren Gesellschaften ungerecht verteilt. Und zugleich wissen wir zudem, dass es so etwas wie einen Verblödungszusammenhang in unseren Gesellschaften gibt, den medialen Apparat, der zusammen und auf die Menschen einwirkt. Das heißt, selbst der Dumme kann für seine Dummheit nichts. Er wird gewissermaßen dumm gemacht. Das heißt aber auch, einerseits wissen wir, dass unsere politisch-medialen Diskursformen heute Brillanz und Intellektualität nicht gerade fördern, wir also ein strukturelles Problem haben, und dennoch sind wir peinlich bemüht, so wenig wie möglich über Dummheit zu sprechen, denn es könnte sich ja jemand beleidigt fühlen. Wir reden von der Wissensgesellschaft, predigen Tag für Tag, wie wichtig Bildung und lebenslanges Lernen in unserer Gesellschaft sind. Manche rümpfen sogar die Nase über die sogenannten bildungsfernen Schichten. Hier ist sie dann tatsächlich die Herablassung, die die Populisten für sich ausnützen. Zugleich aber gibt es fast so etwas wie ein verschämtes Redeverbot über die Unbildung, denn das könnte ja arrogant wirken. Es ist fast wie bei einer Gratwanderung, bei der man permanent auf der jeweils einen oder anderen Seite des Grats runterfällt, aber niemals in der Lage ist, den vernünftigen Weg entlang des Grats zu nehmen. Oder man kann auch sagen, man schießt permanent über, entweder bei dem einen Extrem oder dem anderen Extrem. Einerseits ist man leicht herablassend und schaut auf die normalen Leute herab, zugleich wagt man nicht, die Verdummung unserer politisch-medialen Öffentlichkeit als zentrales Problem anzusprechen. Auch das ist dumm, aber berechenbar. Wie überhaupt in unseren Diskursen so viel berechenbar ist. Dieser Essay beispielsweise beschreibt ja nicht primär die Tatsache, dass bei gleichen Ausgangsbedingungen der eine gescheiter oder der andere weniger gescheit ist. Das wäre derart banal und uninteressant, dass es darüber kaum etwas Belangvolles zu sagen gäbe. Dieses Buch analysiert gesellschaftliche, medial-ökonomische und politische Prozesse, die die Dummheit produzieren, und politische Frontstellungen, die die Dummheit als eine Form der Revolte erscheinen lassen, und perverse Anreizsysteme, die noch dazu führen, dass man sich heute seiner Unbildung sogar brüstet. Aber dennoch weiß ich jetzt schon, was beispielsweise die PR-Leute der FPÖ nach Veröffentlichung dieses Buches schreiben werden. Robert Miesig beschimpft ehrliche Wähler als dumm. Höchstwahrscheinlich werden sie es sogar mit der Tatsache vermanschen, dass ich gerade ein Porträt über den österreichischen Bundeskanzler veröffentlicht habe und trommeln: Bundeskanzlerbiograf beschimpft FPÖ-Wähler als dumm. Wetten wir, dass sie das tun werden? Diese rhetorischen Muster im politisch-medialen Komplex sind so simpel, dass sie sich ganz leicht voraussagen lassen. Und schlagt mich tot, statt simpel könnte man auch sagen dumm, dumm, dumm. Damit ist übrigens nicht einmal gesagt, dass die Person, die das dann in die Tasten hämmert, dumm sein muss. Sie macht einfach ihren Job und wird dafür übrigens von ihrem und auch meinem Steuergeld bezahlt. Und die Person, die das dann liest und vielleicht sogar glaubt, muss auch nicht dumm sein. Sie wird nur leider nicht mehr als die drei Sätze erfahren, die aus dem Zusammenhang gerissen zitiert werden. Sie wird eine Information erhalten, die nicht völlig falsch sein wird, denn die Satzbruchstücke werden schon korrekt zitiert werden, aber sie wird dennoch einen völlig falschen Eindruck von der Wirklichkeit haben. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter und steigern die Prognose ins Spekulative. Nehmen wir an, ich würde es gerade darauf anlegen, von der FPÖ als Volksverächter, der einfache Leute als dumm bezeichnet, entlarvt zu werden. Und nehmen wir an, dass ich es außerdem besonders darauf abgesehen habe, in der Online-Krone, dem Massenmedium, das mit der FPÖ üblicherweise mediales Ping-Pong spielt und unter einem Hut steckt, als Skandalautor vorgeführt zu werden. Sei es, weil es mir ein perverses Vergnügen bereitet, sei es, weil ich mir erwarte, dass ich dann viel mehr Exemplare von diesem Buch verkaufe und stinkreich werde. Das ist zwar konkret nicht der Fall, mir ist es nämlich schnurzegal, ob die FPÖ gegen mich hetzt, es macht mir weder Freude noch ärgert es mich besonders, und über Geldsachen habe ich mir noch selten Gedanken gemacht, was meinem Steuerberater jährlich Schweißperlen auf die Stirn treibt. Aber wenn wir vom Konkreten ins Abstrakte wechseln, dann haben wir mit diesem fiktiven Beispiel schon sehr viel über das Funktionieren unserer Medien verstanden. Kurzum, natürlich könnte ich es auch gezielt darauf abgesehen haben, von der FPÖ mit Skandalgeschrei bedacht zu werden, sodass die Krone das dann aufgreift. Ich könnte also die politisch-mediale Reaktion schon einkalkulieren oder sogar provozieren. Ich könnte die mediale Reaktion also in meinem Sinne steuern. Das ist nicht schwer. Es ist, wie gesagt, sogar eine der simpelsten Sachen der Welt. Und ich wage zu behaupten, die meisten Leute wissen das so irgendwie. Auch wenn sie sich wenige Gedanken über das Funktionieren der medialen Maschinerie machen, sie wissen es. Am 11. September 2001 stiegen Mohammed Atta und seine Kumpels in eine Handvoll amerikanischer Passagierflugzeuge, kaperten diese und flogen sie in symbolisch wichtige Ziele, etwa in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Sie konnten fix damit rechnen, dass ihr Terroranschlag viele Menschen das Leben kosten, vor allem aber, dass er massive Aufmerksamkeit erregen würde. Ihnen war schon vorher klar, dass alle Fernsehsender der Welt die Bilder bringen würden, dass Millionen Menschen vor den Bildschirmen sitzen und sich die Hand vor den Mund schlagen werden, der vor lauter Entsetzen offen stehen wird. Milliarden Münder, die vor Entsetzen offen stehen werden. Aber das führt uns zu einer sehr verstörenden Frage. Zur Frage nämlich, hätten diese Terroristen ihre blutigen Anschläge auch gemacht, wenn sie das nicht gewusst hätten? Wenn sie nicht davon ausgehen hätten können, dass die Anschläge die Schlagzeilen beherrschen würden? Es ist natürlich eine Frage, auf die es einfach keine Antwort gibt, schon allein deshalb, weil sie eine absurde Frage ist. Eine solche Welt, in der ein solcher Anschlag keine Schlagzeilen macht, ist einfach beim besten Willen nicht vorstellbar. Klar, ausmalen können wir uns alles. Wir können im Kopf das Zeitrad zurückdrehen, aber das hilft in dem Fall auch nichts, denn in der Welt vor dem Fernseher gab es auch keine Flugzeuge. Kurzum, die Anschläge haben nur stattgefunden, um mediale Verbreitung zu erfahren. Aber das ist, wenn man es sich recht überlegt, ein starkes Stück. Denn wir gehen ja üblicherweise davon aus, dass es einerseits eine Wirklichkeit gibt, gewissermaßen die wirkliche Wirklichkeit, über die Medien dann berichten. Aber diese Vorstellung ist natürlich falsch. Vieles in der wirklichen Wirklichkeit findet nur statt, damit es hinterher oder live in den Medien vorkommt. Gäbe es keine Medien, würde es nicht stattfinden. Ein simpleres, weniger verstörendes Beispiel. Unlängst sprach ich mit einer jungen politischen Aktivistin, die mir dann sagte, sie müsse jetzt bald nach Hause, morgen müsse sie früh raus, denn sie habe mit ihren Mitstreitern eine Medienaktion geplant. Eine Medienaktion ist eine Art Demonstration, die vor irgendeinem Gebäude stattfindet, sagen wir dem Parlament, bei der aber völlig irrelevant ist, wie viele Demonstranten sich einfinden. Eine Handvoll Leute mit Postern reicht, denn es geht ja nur darum, am nächsten Tag ein paar Fotos in den Zeitungen zu haben. Das heißt aber, die Medien berichten nicht einfach über eine Demonstration, die stattfand, sondern umgekehrt. Die Demonstration fand statt, damit die Medien darüber berichten. Es gibt heute ein anschwellendes Misstrauen gegenüber den Medien. Dumme Kerls schwadronieren sogar von der Lügenpresse und die Trumps und Co. dieser Welt insinuieren, die große breite Masse der einfachen Leute würde von der Presse und anderen Medien systematisch belogen. Es wird sogar behauptet, dass nur systemkonforme Stimmen zu Wort kommen, andere aber immer unterdrückt werden. Das nimmt oft ulkige Formen an, etwa dann, wenn die Vertreter dieser Auffassung in allen Fernsehkanälen von Talkshow zu Talkshow weitergereicht werden, wie etwa der Buchautor Thilo Sarrazin, der Schweizer Verleger und Politiker Roger Köppel, die rechtspopulistische Parteiführerin Frauke Petri oder auch, auf der anderen Seite des politischen Spektrums, Sarah Wagenknecht. Die sitzen dann in allen Talkshows herum. Man kommt ihnen regelrecht nicht aus, und in jeder beklagen sie sich dann, dass ihre Stimme von den Systemmedien unterdrückt wird. Siehst du sie in einer Live-Diskussion, zappst du erschrocken auf den nächsten Kanal. Und dort sprechen sie in einer Debatte, die vorher aufgezeichnet wurde. Und überall beklagen sie sich, dass ihre Meinung unterdrückt wird. Dass sie Dissidenten seien, die man mundtot macht. Es ist eigentlich zum Lachen komisch. Aber das sind nur die ulkigen Versionen der Medienkritik. Natürlich wird in den einzelnen Medien gelogen. Da es aber sehr viele gibt, fällt das gar nicht so sehr ins Gewicht, denn man kann sich in einer pluralistischen Medienlandschaft ja durchaus ein vielfarbiges Bild machen. Und ja, natürlich gibt es auch Falschmeldungen, aber Fehler macht jeder, das ist nicht der Punkt. Dann gibt es schon systematischere Falschmeldungen, weil personell chronisch unterbesetzte Medien oft keine Zeit für größere Recherchen haben und daher nicht selten recht ungefiltert jene Infos weitergeben, die ihnen irgendwelche Regierungspressesprecher einflüstern oder die über die großen internationalen Agenturen laufen. Oder sie geben sie, des Zeitdrucks in der neuesten Medienwelt wegen, in der jeder der Erste sein will, zunächst weiter und bringen die recherchierte Geschichte dann frühestens eine Woche später. Und für die interessiert sich dann niemand mehr. All diese Dinge gibt es, aber sie erklären die antimedialen Reflexe nicht vollständig. Die Tatsache, dass sich immer mehr Nachrichten über Geschehnisse in den Medien finden, die nicht geschehen wären, gäbe es keine Medien, wie der Terroranschlag vom 11. September, wie die Protestaktion meiner Aktivistenfreundin, haben zu einem seltsamen Verhältnis des Publikums zur medialen Wirklichkeit geführt. Man weiß, dass es keine so eindeutige Beziehung zwischen Ursache und medialer Wirkung gibt. Man weiß sogar, dass gar nicht so leicht zu definieren ist, was das eigentlich sein soll, Wirklichkeit. Wahrheit und Erfindung oder Zwischending aus beiden. Alles geht ein in die große Soße der medialen Wirklichkeit. Man misstraut nicht nur der medialen Abbildung, sondern schon der Wirklichkeit, die abgebildet wird. Ein Politiker, der im Fernsehen spricht, sagt er nun, was er sagen will? Womöglich würde der doch viel lieber eine 20-minütige Erklärung zu makroökonomischen Aspekten der Arbeitsmarktpolitik abgeben, sitzt aber jetzt in einer Studiodiskussion, in der er in einer Minute und 20 Sekunden seine Meinung zur Flüchtlingspolitik vermitteln muss. Dieser Politiker weiß natürlich, dass man in einer Minute 20 überhaupt nichts Substanzielles sagen kann, und er wird nur in vollendeter Jargonhaftigkeit ein paar Phrasen abgeben, in der Hoffnung, zumindest optisch und rhetorisch einen guten Eindruck zu machen, was ja im Fernsehen das Wichtigste ist. Aber bildet das dann wirklich die politische Wirklichkeit ab? Oder schafft diese Art von medialer Apparatur sich die Wirklichkeit, die sie abbildet? Sehr oft ist es so. Der Politiker sagt das, was er sagt, nur deshalb, um ins Fernsehen zu kommen. Und er sagt es auf die Weise, in der er es tut, nur deshalb, weil er im Fernsehen ist. Das heißt aber, selbst ein kluger Gedanke, so er denn zufällig noch irgendwo gefasst würde, kann oft nur mehr auf dumme Weise unter das Volk gebracht werden. Wenn man das nicht wollen würde, könnte man ihn nämlich gleich für sich behalten. So Seslen. Aber das ist schon die klügere Version. In der Regel läuft es wohl eher so, dass Politiker und ihre Presseleute zusammensitzen und sich überlegen, welche politische Position sie einnehmen könnten, um am nächsten Tag auf dem Titelblatt der Bild-Zeitung oder anderer Medien zu landen. Es wird nicht der Gedanke gefasst und dann wieder überlegt, wie man ihn verbreitet, sondern umgekehrt. Für den Verbreitungskanal wird die passende politische Meinung eingenommen. All das findet, wohlgemerkt, im großen, ohrenbetäubenden Rauschen des medialen Overkills statt, in dem die verschiedensten Medien, Zeitungen, Fernsehen, Internetportale etc. um das heute wohl knappste Gut überhaupt konkurrieren. Die Aufmerksamkeit des Publikums, das von tausenden Einflüssen abgelenkt wird und das durch die mediale Wirklichkeit darauf getrimmt wird, alles passiv zu konsumieren und das vor allem unterhalten werden möchte. Information muss unterhalten, das nennt man dann Infotainment. Unterhalten kann alles, was nicht fad ist. Ein innerparteilicher Streit ist unterhaltsam, weil sich dann die Akteure zoffen und es im besten Falle auch im Fernsehstudio tun, wo es dann ordentlich Krach gibt und, wenn man Glück hat, einer der Akteure wie in Gladiatorenkämpfen mit den Füßen voran aus dem Studio getragen wird. Wenn der Streit von, um bei dem Beispiel zu bleiben, den makroökonomischen Aspekten der Arbeitsmarktpolitik handelt, dann ist das natürlich langweilig. Darüber will niemand etwas hören. Aber das macht in dem Fall nichts, weil dann wird nur mehr über den Streit diskutiert, aber nicht mehr um dessen inhaltliche Ursache. Oder es wird mit sinnbefreiten Phrasen rumgeworfen, wie unser Geld für unsere Leute oder ich als Finanzminister werde auf das Geld der Steuerzahler aufpassen. Und wohlgemerkt, all das unter ökonomischen Bedingungen, in denen es sich kaum mehr finanzieren lässt, gut recherchierte Zeitungen zu produzieren, in denen sich Platz für lange Artikel findet und die dann aber nur von 100.000 Menschen gelesen werden. Unter ökonomischen Bedingungen also, unter denen es sehr viel lukrativer ist, Häppchenartikel mit knalligen Überschriften zu produzieren, die von vielen Leuten angeklickt werden. Das ist die mediale Apparatur unserer Tage. Und, wohlgemerkt, bisher haben wir erst über das kleine Segment der politischen Berichterstattung gesprochen. Wir sollten aber auch den stetigen Strom der Promishows, der Castingshow, die großen volksbildnerischen Figuren wie Richard Lugner oder Dieter Bohlen, die Quizshows, die von Menschen moderiert werden, denen man ansieht, dass sie eh auch nichts wissen, nicht vergessen, die allesamt ihren kleinen, aber in der Summe nicht unbedeutenden Beitrag zu dem Maßstab leisten, was in unserer Gesellschaft als bedeutend und was als unbedeutend angesehen wird. Natürlich kann man sagen, dass all das nun einmal dem Geschmack des Publikums entspricht, wie das in ihrer unschuldigen Aufgeblasenheit die Medienmanager tun, Aber woher kommt eigentlich dieser Geschmack? Da es ja keineswegs so ist, dass irgendwann vor zigtausend Jahren ein Nachfahre des Neandertalers morgens in seiner Höhle aufgewacht ist und unbändige Lust auf Tittenshows im Fernsehen hatte, liegt das ja keineswegs in der menschlichen Natur, sondern ist, wie jeder Geschmack, kulturell modelliert oder in diesem Fall medial gemacht. Oder andersherum, diese Sendungen werden damit legitimiert, dass die Menschen sie eben sehen wollen, nachdem man sie dazu erzogen hatte, solchen Mist sehen zu wollen. Georg Seslen nennt die Blödheit daher nicht Naturzustand, sondern industrielles Endprodukt und fährt fort: Eine kapitalistische Gesellschaft, die die Erzeugung von Bedeutung industrieller Produktion und marktwirtschaftlicher Verbreitung überlässt, handelt sich unabdingbar und unabdingbar exponentiell gesteigert die Produktion von Blödheit ein. Fünftes Kapitel: Dummdreist. Diese Apparatur produziert ein Zusammenspiel, einen Echoraum, einen Verhängniszusammenhang und all das wirkt auf Menschen. Es wäre viel zu einfach, diese Menschen dann als dumm zu bezeichnen. Natürlich sind sie es auf eine gewisse Weise, aber es ist keine natürliche Dummheit, sondern eine gemachte Dummheit und vor allem eine sehr spezifische. Statt Artificial Intelligence, gewissermaßen Artificial Unintelligence, künstliche Unintelligenz. Wir werden tagtäglich mit ihr konfrontiert, wenn wir unseren Computer hochfahren und in die sozialen Netzwerke einsteigen. Da ist einmal dieses aufbrausende Beleidigtsein. Menschen, die irgendetwas völlig Abwegiges behaupten, gänzlich unberührt von irgendeinem Faktenwissen, und die, für den Fall, dass ihnen jemand widerspricht oder begründete Einwände präsentiert, gleich aggressiv werden, die noch die bizarrste Behauptung dann als berechtigte Meinung bezeichnen, die also die simple Unterscheidung zwischen faktenbasierter Analyse und Meinung nicht verstehen. Es ist, als wäre zu Zeiten Galileis irgendwer hervorgetreten und hätte gesagt, dass die Erde eine Scheibe bzw. eine Kugel sei, seien zwei gleichberechtigte Meinungen, die beide von der Meinungsfreiheit geschützt seien. Zugleich haben wir es immer öfter auch mit klassischen Medien zu tun, die aus Angst vor einem Shitstorm eine Beurteilung dieser verschiedenen Meinungen scheuen und betont eine Gaga-Neutralität pflegen. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, Medien dieser Art würden, lebte Galilei heute, betont trocken berichten. Herr Galilei vertritt die Auffassung, dass die Erde eine Kugel sei, Herr XY dagegen betont, dass sie eine Scheibe sei. Die Frage bleibt umstritten. In dieser absurden Angst davor, als nicht neutral zu erscheinen, wird so noch den bizarrsten Meinungen ein Platz eingeräumt, der ihnen nicht zukommt. Wenn 998 Wissenschaftler der Meinung sind, der Klimawandel sei wesentlich von unserer Art des Wirtschaftens beeinflusst, und ein Wissenschaftler behauptet, den Klimawandel gäbe es nicht, und noch ein Wissenschaftler sagt, es gäbe ihn zwar, aber er komme durch natürliche Prozesse zustande, dann kann man darauf wetten, dass alle drei Meinungen gleichberechtigt nebeneinander Raum bekommen. Die Dummheit wird auf diese Weise strukturell privilegiert, weil sie nicht selten gleichberechtigt neben der Wahrheit steht. Ist ja alles nur mehr eine Meinung in der Totalherrschaft des Meinens, das glaubt, ein Wissen nicht mehr nötig zu haben. Es entsteht eine Kultur, wenngleich das schöne Wort Kultur hier gänzlich deplatziert ist, die noch gar nicht richtig in Worte zu fassen ist. Etwas, was man auftrumpfende Ignoranz nennen kann. Man hat irgendwie belastbare Argumente gar nicht nötig, wenn man nur eine starke Meinung hat. Der aufbrausende, auftrumpfende Meinungshaber ist im Netz in seinem Element. Er hat auch eine originelle Auffassung von Meinungsfreiheit. Er tut bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit seine Meinung kund, reagiert aber unwirsch, wenn man ihm widerspricht. Das hält er für eine Einschränkung seiner Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit bedeutet für sie, dass ihre Meinung nicht kritisiert werden darf, schreibt der deutsche Blogger Reik Anders. In seinem Buch »Eure Dummheit kotzt mich an«, wie Bullshit unser Land vergiftet. Meinungsfreiheit heißt für sie, dass ihre Meinung frei von Kritik geäußert werden dürfe. Was heißt, die Kritik darf nicht geäußert werden. Lustige Definition von Meinungsfreiheit, die etwa so lautet: Meinungsfreiheit für mich gibt es nur, wenn es für dich keine gibt. Dumme Behauptungen und intelligente Abwägungen erscheinen aus dieser Sicht plötzlich als zwei verschiedene Meinungen, die vordergründig gleichberechtigt sind, aber nur vordergründig. Will der intelligent Abwägende seine Einwände zur Geltung bringen, wird er sofort zum Büttel der herrschenden Eliten erklärt, der die Meinung des Meinungshabenden simpel unterdrücken will. Die Dummheit schlägt spätestens an diesem Punkt ins Dummdreiste um, ins Aufbrausende, in Aufgeblasenheit. Ich habe zwar von nichts eine Ahnung, aber mit meinem Hausverstand erhebe ich mich über alle, die vorgeben, etwas zu wissen, aber vom wirklichen Leben keine Ahnung haben. Und diese Dummheit erfährt im Echoraum des Netzes Bestätigung, wird von populistischen Politikern gehätschelt und von Medienleuten auf der Jagd nach schnellen Klicks genährt. Beides zusammen ergibt eine giftige Mischung. Der Doofe, der früher nicht gehört worden wäre, findet sich plötzlich von tausenden Menschen umgeben, die genauso doof sind wie er selbst. Das stärkt sein Selbstbewusstsein und das Gefühl, wir sind viele. Die Dummheit ist gesellschaftsfähig geworden. Gerade Sätze, Syntax, die auch nur Verwandtschaft mit den Sprachregeln hat, sie ist keine Notwendigkeit, gewiss. Aber ein Kauderwelsch, der noch mit Selbstbewusstsein daherkommt, als wäre jede Inkompetenz in der Sache und die Unfähigkeit, sich in einer Weise auszudrücken, die wenigstens entfernt an die Schriftsprache erinnert, ein Ausweis besonderer, geerdeter Lebensnähe, das ist doch noch einmal eine andere Sache. Wie gesagt, auch ein Ungebildeter kann etwas zu sagen haben. Aber was wir heute erleben, ist etwas anderes. Der Stolz auf die Unbildung. Dummheit ist den Leuten nicht mehr peinlich. Mehr noch, im Echoraum der wechselseitigen Selbstbestätigung ganselt man sich auch noch gegenseitig hoch. Bestätigt sich darin, dass man recht habe, dass alles noch viel schlimmer sei. Dass man noch einen Kick Ärger kommunizieren müsse. Im Extremfall ergibt es einen Internetmob, einen Mob 2.0, der sich gegenseitig hochschaukelt. Natürlich ist nichts von all dem völlig neu. Es gibt sogar eine Ideologie der Dummheit, die seit bald 200 Jahren intakt ist. Den Anti-Intellektualismus. Dass Fühlen wichtiger als Wissen sei, dass gesunde Empfinden mehr Tiefe und Ehrlichkeit hat als intellektuelle Vergeistigtheit. Diese Theorie des Volkstümlichen kennt seit jeher viele Spielarten. Eher Linke, die das natürliche Gerechtigkeitsempfinden des Volkes hochhalten, in Opposition zum dauernden Theoretisieren anderer Linker. Es gibt eine romantische Version. Dann gibt es die normale, alltagsdumme Version, vertreten von Leuten, denen Denken einfach zu anstrengend ist. Aber wirklich wirkmächtig wurde der Anti-Intellektualismus als rechte Ideologie. Zu viel Nachdenken ist schlecht, schrieb schon Hitlers Chefpropagandist Josef Goebbels. Ich stehe an einem festen Punkt und betrachte unter einem bestimmten Blickwinkel das Leben und die Welt. Das hat gar nichts mit Wissen oder mit Bildung zu tun. Ist der Punkt richtig und der Blickwinkel gerade, dann ist die Weltanschauung klar und gut. Wo nicht, ist sie verschwommen und schlecht. Die verschiedenen rechten oder populistischen Spielarten des Anti-Intellektualismus hielten die Ehrlichkeit des Landlebens gegenüber der Künstlichkeit der Städte hoch, und im Extremfall wurde das verhasste Konzept des Intellekts auf eine ganze Volksgruppe gespiegelt. Bei den Nazis hieß das, der deutsche Michel ist schlicht, aber ehrlich und geradlinig. Der Jude ist verkopft, vergeistigt und verschlagen. Das Land und die Scholle sind ehrlich, die Städte sind dekadent. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. Aber wie gesagt, Anti-Intellektualismus kennt viele Abstrusitäten. Als Kambodscha eine kommunistische Despotie war, ging man so weit, alle Brillenträger zu verfolgen und Hunderttausende von ihnen zu ermorden. Aber heute wird die Dummheit durch die Apparatur noch einmal getriggert, wie man neumodisch sagt. Man muss für sie nicht einmal sonderlich dumm sein, wie man unlängst an folgender Episode sah. In Österreich sorgte vor einigen Wochen die Geschichte von Boris für Erregung. Der hatte unter einem Posting von Florian Klenk, Chefredakteur des Falters und Journalist des Jahres, geschrieben: »Kann den wer anzünden, bitte?« Klenk hätte den Mann leicht verklagen können, ihn stattdessen aber gezwungen, ihn zu treffen. Boris erwies sich als völlig normaler Mensch. Kleinstadt, guter Job, gehobener technischer Angestellter, Eigenheim, schickes Auto, fähig, sich gewählt auszudrücken. Aber seit der Flüchtlingswelle hatte er sich immer wieder gezielt systemkritische Nachrichten geholt und irgendwann hat ihm der Algorithmus nur mehr gezeigt, was er sehen wollte. Selbst hat er nach und nach immer aggressivere Postings geteilt. Boris war in eine Parallelwelt gedriftet. Aber Boris war immerhin in der Lage, darüber nachzudenken, was mit ihm gerade passiert ist. So nahm diese Geschichte eine versöhnliche, vorweihnachtliche Wendung. Zuletzt schrieb Boris an Klenk: »Ich habe ganz bewusst versucht, Filterblasen und Echokammern nicht nur zu vermeiden, sondern bestehende aktiv zu durchbrechen. Ich habe viele meiner Gefällt mir und Abonnements auf Facebook entfernt.« Es ist erstaunlich, wie sich das eigene Weltbild verändert, wenn man nicht nur Strache, Unzensuriert.at und Wochenblick abonniert hat, sondern Personen aus anderen Richtungen mit in seine Informationsquellen aufnimmt. Ich habe Leute wie Christian Kern, Armin Wolf, Sebastian Kurz und nicht zuletzt Sie, Herr Klenk, zu meinen Abos hinzugefügt. Trotz des versöhnlichen Endes ist diese Geschichte von Boris aber noch einmal besonders verstörend, weil sie zeigt, es kann auch gerade die Intelligenz in Dummheit umschlagen, wenn einem der Kompass fehlt. Unlängst sagte eine Freundin, die viel mit Berufsschülern arbeitet, einen Satz, der mir lange im Kopf herumspukte. Jeder halbwegs kritische Jugendliche ohne Bildung ist heute im Weltverschwörungsbubble. Das heißt, gerade diejenigen, die intelligent sind, sich informieren, einen kritischen Geist entwickeln, ohne dass ihnen aber jemand Medienkompetenz, eine Breite des Wissens und damit Urteilskraft vermittelt hätte, sind in einer verstörend komplexen Welt anfällig, an geheime Kräfte und böse Mächte zu glauben und daran, dass irgendjemand die Strippen zieht. Schluss. Besser ein Aufstand der Vernunft. Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluss. Es muss ein Guter da sein. Muss. Muss, muss. Es gehört zu den geläufigen Mustern, dass irgendwie als bedrohlich oder bedrückend empfundene Geschichten eine gute Wendung nehmen müssen. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, formulierte der Dichter Hölderlin auf paradigmatische Weise. Die Botschaft: Wenn's wirklich arg kommt, dann wachsen die Immunreaktionen und Gegenkräfte. Aber das ist natürlich, jedenfalls in der Gestalt apodiktischer Gewissheit, eine romantische Idee. Wenn die Not am größten wird, wächst manchmal das Rettende, manchmal aber auch nicht. Simpel gesagt, kann sein, muss aber nicht. Wir haben eine Apparatur geschaffen, die vom Getöse der Aufmerksamkeitsökonomie bestimmt wird. Und in der das Dumme vereinfachte, das Banale, Beleidigende, das Aufgeregte und Empörenswerte leichtes Spiel hat. Da kann man schon zum Schluss kommen, dass wir uns auf einer schiefen Ebene befinden. Alles rutscht, Rettung nicht in Sicht. Aber auch das ist womöglich eine falsche Auffassung, die von einer Art Fake Reality ausgeht, einem falschen Blick auf unsere Welt. Wenn wir, zur Fragwürdigkeit dieses Wir komme ich gleich, mit den Gefahren der Politik der Dummheit zu Rande kommen wollen, müssen wir jedenfalls ein paar Dinge klar sehen. Erstens, es ist ein Irrtum zu glauben, Demokratie und offene Gesellschaft liegen allen am Herzen. Wir neigen dazu, wenn wir über die Verdummung unserer öffentlichen Diskurse und die Vergiftung unseres politischen Lebens sprechen, gerne Formulierungen zu bringen wie »wir müssen«, »wir sollten«, »man müsste«. Formulierungen wie diese unterstellen freilich ein gemeinsames »wir«, also ein gemeinsames Interesse, an all diesen Dingen etwas zu ändern. Aber das ist natürlich ein Irrglaube. Es geht hier ja eben nicht nur um eine rein bildungspolitische Katastrophe, deren Behebung das gemeinsame Ziel aller ist. Es gibt Parteien und Politiker, die gar kein Interesse haben, an all dem etwas zu ändern, sondern im Gegenteil, die täglich neues Gift zuführen, weil ihnen das etwas nützt. Und es gibt auch Medien, die gar nichts daran ändern wollen, weil sie mit diesem Geschäftsmodell einfach ihr Geld verdienen. Wir sollten also nicht so tun, als würde die große Mehrheit der Menschen gewissermaßen vereint als Demokraten, denen auch noch der kulturelle Fortschritt am Herzen liegt, daran etwas ändern wollen. Wenn einem das aber klar ist, dann ist ebenso klar, es geht hier nicht um eine technokratische Aufgabe, sondern um eine genuin politische Herausforderung. Technokratische Aufgaben stellen sich dann, wenn die Problemanalysen von allen Seiten geteilt werden und man sich auch einigermaßen einig ist, wie denn die Welt sein müsste, wenn man diese Probleme nicht hätte. Dann kann man sich sachlich allenfalls noch über die effizientesten Lösungen für die Probleme streiten. Politische Aufgaben stellen sich aber dann, wenn das, was die eine Seite als Problem sieht, von der anderen Seite ausgenutzt wird. Dann hat man es mit einem viel härteren Kampf zu tun. Zweitens. Die Lauten und Dummdreisten sind eine kleine Minderheit. Wir sollten aber auch einen anderen Fehler vermeiden, weil im Netz gilt, je dümmer, desto lauter und je mehr Aggro, desto mehr Aufmerksamkeit. Neigen nicht nur die Wut- und Hetzposter und die Dummdreisten dazu, sich irrtümlich für das Volk zu halten. Auch alle anderen haben den Eindruck, die sind aber viele. Das ist aber nicht der Fall. Die anderen sind nur leiser oder sie halten frustriert die Klappe, weil sie ohnehin meinen, dass es keinen Sinn hat, eine nüchterne Stimme zur Geltung zu bringen. Oder weil die modernen medialen Kommunikationsformen ohnehin kaum Raum für abwägende Argumente bieten, da sie, wie etwa Twitter, nur 140 Zeichenargumente zulassen und man auf so beschränktem Platz gut rüpeln, aber schlecht diskutieren und noch viel schlechter informieren kann. Drittens, das Volk gibt es nicht. Es gibt nur eine Bevölkerung. Wir sollen einen klaren Blick auf unsere Wirklichkeit haben. Es stimmt schon, bei Wahlen hat man zuletzt immer häufiger den Eindruck, unsere Gesellschaften wären ziemlich genau in der Mitte gespalten. Donald Trump erhielt rund 46% der Stimmen, Hillary Clinton 48%, was aber aufgrund des skurrilen Wahlsystems an Trumps Sieg nichts änderte. Das Brexit-Referendum ging hauchdünn mit knapp 52-48% aus und Alexander Van der Bellen gewann in Österreich mit 54-46% der Stimmen. Aber dennoch ist die Polarisierungsdiagnose vielleicht irreführend, denn in jeder dieser beiden Großgruppen gibt es unterschiedliche Subgruppen. Die völlig verbohrten, ignoranten und daueraggressiven Verhetzten sind auch im Wählersegment der ultrarechten Demagogen ein viel kleinerer Teil, als die wahrscheinlich selbst glauben. Der große Teil der Wähler dieser Parteien und Politiker besteht aus ganz normalen Menschen, die vielleicht ein wenig anders ticken als die Großstadt- und Innenstadtbewohner, aber die man nicht mit den Hasspostern in einen Topf werfen sollte. Einen schönen Einblick gab 2016 eine Art Reportage, die die 17-jährige Gymnasiastin Paulina Unfried für die Berliner Tageszeitung über ihr Austauschjahr in den USA schrieb. Ich habe die ersten 17 Jahre meines Lebens in Berlin verbracht. Tagsüber ökosozial engagierte progressive Privatschule, abends Party im Montbijou Park oder an der Admiralsbrücke Kreuzberg. überzeugte Vegetarierin. Als sich die Frage stellte, ob ich ein Jahr an einer Highschool im Ausland verbringen will, dachte ich, New York City, Los Angeles, San Francisco, ich komme. Es wurde dann die Mitte eines Kornfelds, wie wir hier sagen, Minnesota, 55 Autominuten von einer richtigen Metropole entfernt. Zumindest denkt man hier, dass Minneapolis eine richtige Metropole ist. Die Diskussionen im Unterricht, die Gespräche am Flur, die Plaudereien mit Freundinnen, alles ist hier anders als in Paulinas gewohnter Welt. Beim Reden wird Ashley immer lauter und als ich mich schon freue, dass sie fertig ist, fängt sie wieder an. Trump zeigt uns, dass der amerikanische Traum Wirklichkeit ist. Er lebt uns vor, dass wir alles erreichen können und uns nicht für unsere eigene Meinung schämen müssen. Mit Trump versucht endlich mal jemand, uns nicht vorzuheucheln, was für ein Gutmensch er ist. Das sagt sie wirklich. Genau so, ich schwöre es. Viele meiner Klassenkameraden nicken. Ich fühle mich wie in einem Paralleluniversum. In Berlin sage ich, die Homo-Ehe ist selbstverständlich. Die Evolutionstheorie ist wahr. Die Frauenquote ist wichtig. Das Arbeitslosengeld ist super. Gott gibt es nicht. Aber Global Warming ist eine reale und große Menschheitsbedrohung. In Minnesota kann ich nichts davon sagen. Im Laufe des Jahres macht sie aber ein paar Erfahrungen. Die Leute in Minnesota haben noch nie einen Muslim gesehen, aber 9/11 hat allen Menschen in den USA einen tiefen Schock versetzt und diese Angst verbinden sie mit Muslimen. Eine einheitliche Krankenversicherung finden fast alle ungerecht, denn wer hart schuftet, soll auch eine bessere Gesundheitsvorsorge haben, das finden sie gerecht. Alle gehen in die Kirche, sogar Paulina, weil viel mehr nicht los ist. Alles Dinge, die man nicht teilen muss, aber die nicht grundsätzlich verrückt sind. Paulina beginnt, diese für sie anfangs sehr fremden Leute zu verstehen. Wenn einer meiner deutschen Freunde jetzt über die Amerikaner spricht und darüber, wie bescheuert diese Idioten seien, Trump zu wählen, dann sage ich, du verstehst das nicht. Ich erkläre ihnen, dass sie vielleicht auch Trump wählen würden, wenn sie irgendwo zwischen Maisfeldern mit komplett anderen Werten aufgewachsen wären. Wenn ich an die Leute dort denke, sehe ich keine bescheuerten Idioten vor mir, sondern Menschen, die Trump gut finden und mir beigebracht haben, dass man respektvoll miteinander umgehen kann, auch wenn man fundamental anders denkt. Das darf an meiner Schule keiner wissen. Aber ich kann mir jetzt sogar vorstellen, mit jemandem in einer Beziehung zu sein, der CDU wählt. Wer sich einredet, nur mit Hass durchtränkte Internetposter hätten Trump gewählt, der hat ein ziemlich falsches Bild von der Welt und den Menschen. Anderes Beispiel. Nehmen wir nur die Anhängerschaft der FPÖ. Die besteht sicherlich aus einem kleinen Kern Ultraradikaler und einem zweiten Kern die in diesem Buch beschriebenen Dummdreisten. Aber zusammen kommen beide Gruppen wohl kaum auf 15%. Hinzu kommen Leute, die sich überhaupt nicht für Politik oder gesellschaftliche Fragen interessieren, aber deswegen noch lange nicht vollgestopft sind mit Ressentiment und Aggression. Dann eine große Gruppe von Menschen, die aus guten Gründen frustriert sind, sich als Vergessene fühlen. Vielen von denen sind die aggressiven Parolen und das dümmliche Geschwafel der populistischen Spitzenpolitiker oft selbst peinlich, aber sie wählen sie dennoch. Fragt man sie, warum sie das tun, sagen sie oft, wir wissen selbst, Strache ist ein Dampfplauderer und Phrasendrescher, aber... Sie haben ihre sehr eigenen Gründe, FPÖ zu wählen. Aus Protest die einen, mangels für sie wählbarer Alternativen die anderen. Und dann kommt noch ein erheblicher Teil an Wählern hinzu, die eigentlich alle zur Auswahl stehenden politischen Parteien unmöglich finden und das aus ihrer Sicht kleinere Übel wählen. Und für manche dieser Leute ist dann die FPÖ das kleinere Übel. Denken wir nur an die Präsidentschaftswahl zwischen Van der Bellen und Hofer zurück. Hunderttausende haben Alexander Van der Bellen primär deshalb gewählt, um Hofer zu verhindern. Aber umgekehrt wird es auch nicht sehr viel anders gewesen sein. Viele Leute wählten Hofer, um Vandabellen zu verhindern. In manchen Gegenden hält man Grüne immer noch für ständig zugekiffte Kommunisten. Wir müssen das mit klaren Augen sehen. Nicht jeder, der scheinbar das Gleiche tut, tut das aus gleichen Beweggründen. Kurzum, unsere Gesellschaften sind politisch viel diverser, als wir glauben. Und damit sind wir erst bei den unterschiedlichen politischen Haltungen. Hinzu kommen die vielen Unterschiede in den Lebenslagen, in den Lebenswelten, im Alter, in sozialer Stellung, die ganz gravierenden Unterschiede zwischen Stadt und Land, die Unterschiede im Bildungsgrad, die Differenzen in der Lebenskultur. Der eine ist mehr Party-Animal, die andere eher Naturfreak, die dritte Bikerin, der vierte Computer-Nerd. Der eine ist Arbeiter und wohnt in der Vorstadt, die andere Kleingewerbetreibende im Kiez, der nächste wiederum Angestellter in der Innenstadt. All diese unterschiedlichen Milieus und Submilieus haben auch unterschiedliche Mentalitäten. Mit einem Wort, auch wenn sich die Populisten als die Fürsprecher des Volkes ansehen und die Nichtpopulisten irgendwelche Fantasievorstellungen vom Volk im Kopf haben, das Volk gibt es nicht. Es gibt nur eine Bevölkerung, und die ist so bunt, wie unsere Zeit eben ist. Viertens, dem Dumm-Einfachen mit dem Genial-Einfachen kontern. In einer Welt des Flachsinns, schreibt Gunter Dueck, wendet sich unsere Aufmerksamkeit tendenziell vom Komplexen ab. Dumm-Einfaches, Banales, Nacktes, Blutiges, Beleidigendes, Prolliges und Plattes wird willig oder unwillkürlich sofort aufgenommen. Es ist aber keine Zeit mehr für Hochkomplexes. Das erreicht viel weniger Leute und selbst die, die erreicht werden, zappen weg. Denn in unserer Weg-Zappel-Philipp-Kultur haben wir uns selbst darauf abgerichtet, Komplizierteres eher weniger zu beachten als das Grelle, Schrille, Vergröberte. Eine Gegenstrategie gegen die Macht des Dumm-Einfachen ist, so Dueck, das Genial-Einfache. Die Gegenkommunikation mit Hilfe des ebenso frappierenden, aber inspirierenden, bewegenden und berührenden. Leicht ist das nicht, weil es tatsächlich so etwas wie Genialität oder Esprit dafür braucht. Jedenfalls schüttelt man so etwas nicht einfach aus dem Ärmel. Dueck, das Wichtige, muss sich viel mehr Mühe geben, weil es nicht mehr die Autorität hat, unsere Aufmerksamkeit als Pflicht verlangen zu können. Es muss so genial gut dargebracht werden, dass wir uns für das Ernsthafte aus Neigung interessieren. Fünftens. Wer Menschen erreichen will, sollte auf die Sprache achten. Es ist aber die eine Sache, ob man Menschen nicht erreicht, weil sie desinteressiert sind, weil sie sich mit politischen und gesellschaftlichen Fragen ohnehin nicht beschäftigen oder weil sie aus ein wenig Naivität bereit sind, jeden Unsinn zu glauben, wenn der nur grell und schrill genug daherkommt. Eine ganz andere Sache ist es, wenn Menschen aufgrund des Dauerbombardements mit Ressentiment schon ein einigermaßen kongruentes Weltbild haben. Wenn sie sich beispielsweise mit Hilfe von Ressentiment, Fake News und jenen wahren Nachrichten, die ihnen in ihren Interpretationsrahmen passen, einen Blick auf die Welt zurechtgelegt haben, dann wird man sie in einer normalen Diskussion natürlich überhaupt nicht mehr erreichen und besonders dann nicht, wenn man genau die Einwände vorbringt oder jene Vokabel benutzt, die sie erwarten. Dann werden sie von Beginn an in Abwehrstellung sein. Das ist das Problem in relativ polarisierten Gesellschaften. Ein echter Dialog findet dann nicht mehr statt. Man lebt gewissermaßen in zwei verschiedenen Universen, getrennt durch Diskursburggraben, und klappt die Zugbrücke hoch. Damit Menschen nicht von vornherein schon die Ohren zuklappen, muss man ohne Phrasen kommunizieren und ohne die Catch-Vokabel, bei denen sie gleich auf die Palme gehen. Sechstens. Es ist nicht arrogant zu sagen, Unwissenheit hat noch niemandem genützt. Aber natürlich haben wir nicht nur ein Problem dummer Diskurse. Wir haben auch ein Bildungsproblem. Dabei spielen Ungleichheit, gesellschaftliche Herkunft und soziale Lage, schlechte Schulen oder Schulen, in denen sich alle Probleme ballen, natürlich wichtige Rollen. Das heißt, dass schon Kinder oft zu den Bildungsverlierern gehören, ja manchmal regelrecht zu den geborenen Verlierern. Das sind die himmelschreienden Ungerechtigkeiten unseres Bildungssystems. Aber diese Ungerechtigkeiten werden noch durch andere gesellschaftliche Tendenzen ergänzt. Bildung gilt oft auch als kein Ziel mehr. Bildung zu akkumulieren ist dann nur mehr eine von mehreren Optionen der Lebensführung. Nicht selten wird viel zu wenig dagegen argumentiert. Ein wichtiger Grund hierfür ist die angesprochene Angst, man könnte als arroganter Klugscheißer dastehen. Aber deshalb wird viel zu oft die Botschaft gesendet, ach, Dummheit ist doch eh auch okay. In der Demokratie, in der alle Lebensweisen gleich viel wert sind, darf nicht gesagt werden, dass die Intelligenz erstrebenswerter sei als die Brunstdummheit. Und schon gar nicht darf das irgendein Intelligenter sagen. Wir sind aus lauter Angst vor der intellektuellen Arroganz beim anderen Extrem gelandet. Es könnte jedenfalls nicht schaden, ein bisschen öfter mit dem heiligen Zorn Karl Marx auszurufen: Unwissenheit hat noch niemandem genützt. Siebtens. Wissen muss wieder cool werden, auch für Buben und junge Männer. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die Anhänger rechtspopulistischer Parteien und manche jungen Leuten aus den Einwanderer-Communities ein paar Dinge gemeinsam haben? Obwohl die Rechtspopulisten die Migranten ja aus vollem Herzen ablehnen, sind sie gerade denen unter den Einwanderern mit den größten Problemen gar nicht so unähnlich. Man könnte sie sogar antagonistische Ähnliche nennen. Die frappierendste Ähnlichkeit ist natürlich: Demagogen werden überwiegend von Männern gewählt. Und in den Einwanderer-Communities haben auch die jungen Burschen die größten Probleme, Integration und Aufstieg zu schaffen. Und umgekehrt, während Frauen oft immun gegenüber den simplen Parolen der Demagogen sind, sind auch die Einwanderermädchen die, die am häufigsten den spektakulären Bildungsaufstieg schaffen. Aber woran liegt diese offensichtliche Verunsicherung mancher Männer? Wenn wir nun einmal die Möglichkeit ausschließen wollen, dass Jungs und Männer generell dümmer sind, dann ist der Grund dafür leicht erklärbar. Für Mädchen ist die Vorstellung, durch Bildung etwas aus sich zu machen, in allen Schichten heute ein erstrebenswertes Ideal und erst recht in den unteren Schichten. Natürlich nicht generell, aber unter Mädchen und jungen Frauen ist diese Vorstellung verbreiteter als unter Jungs. Es gibt also für Mädchen auch aus der Unter- und der Mittelschicht zumindest ein Rollenmodell im Angebot, das Bildung durchaus als cool erscheinen lässt. Für Jungs ist das schon schwieriger. Gerade für jene Jungs, die ohnehin spüren, dass sie kaum eine Chance im Leben haben werden, ist es eher ein Rollenmodell, den harten Macker zu mimen, auf Gangster zu machen oder auf Muskelmann. Männlichkeit in der Arbeiterklasse heißt, die Schule abzulehnen, kulturell uninteressiert zu sein und Männlichkeit zu zeigen. Sie übernehmen damit Männlichkeitsdefinitionen, die sie aus dem Schulsystem ausschließen und schließlich denselben Job wie ihre Eltern machen lassen. Formuliert der französische Soziologe Geoffroy de Lagasnerie. Das ist ein ziemlich heikles Problem. Denn während es die Mädchen oft schaffen, werden die Jungs noch einmal abgewertet, entwickeln ein Ressentiment auf die Welt und holen sich ihren Stolz von woanders her. Die einen rufen America first, die nächsten Österreich zuerst und die dritten Allahu Akbar. Mehr noch, die Populisten klopfen gerade diesen Jungs auf die Schultern und sagen, es ist okay, wie du bist. Du bist ein Österreicher und das reicht, damit bist du okay. Und die Salafisten sagen, der Islam ist die Lösung. Was sagen ihnen aber die anderen? Etwa die Linken oder die Progressiven. Sie sagen, du kannst alles schaffen, wenn du dich bildest. Aber das dauert halt eine Zeit lang. und im Grunde musst du deine Vergangenheit hinter dir lassen. Die Progressiven sagen, ja, es gibt ihn, den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das ist gewissermaßen die gute Nachricht. Die schlechte ist, aber für diesen musst du ordentlich an dir arbeiten. Aber damit gibt es zwei subtile Botschaften, die damit einhergehen. Erstens, wenn du nicht an dir arbeitest, bist du eigentlich nichts wert. Und zweitens, es ist nicht okay, wie du bist. So wie du jetzt bist, ist schlecht. Erst wenn du an dir gearbeitet und den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit genommen hast, bist du okay. Man kann gut nachvollziehen, dass es einen gewissen Reiz hat, wenn einem populistische Anführer permanent das Signal senden, es ist ganz okay, so wie du bist. Du bist okay mit all deinen Schwächen. Sogar deine Vorurteile sind okay. Und genauso kann man nachvollziehen, dass es nicht nur attraktiv ist, wenn einem Progressive signalisieren, du kannst alles werden, sofern du aufhörst, der zu sein, der du bist, wenn du an dir arbeitest. Die progressive Botschaft kann da als herablassend empfunden werden. Und noch schlimmer ist es, wenn sie das auch tatsächlich ist. Und dann hat sie nichts Emanzipierendes, sondern im Extremfall sogar etwas Hochnäsiges. Oder sie kann einfach als eine anstrengende Anmaßung angesehen werden. Für viele Menschen wird die Botschaft jedenfalls nicht sonderlich attraktiv sein. Zugleich ist aber die rechte Botschaft konservativ. Sie sagt, du musst dich nicht ändern, du bist gut so. Und in der komplexen Welt müssen wir die Uhr nur zurückdrehen und dann ist alles wieder okay. Achtens. In der Informationsflut muss die Urteilskraft gestärkt werden. Aber was soll man wissen? Und was soll man wissen wollen? Heute schwirren ja nicht nur die unterschiedlichsten Informationen in der Welt herum, sondern vor allem auch die unterschiedlichsten Interpretationen dieser Informationen. Daher ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, dafür gewappnet zu sein, diese Informationen vernünftig zu verarbeiten. Das heißt, es hilft mir nicht unbedingt, informiert zu sein. Information ist noch kein Wissen. Man kann theoretisch tausende Informationen haben und überhaupt nichts wissen. Dann nämlich, wenn einem einerseits die Kompetenzen fehlen, wahre und falsche, wichtige und unwichtige Informationen zu unterscheiden und, ganz entscheidend, wenn einem die Kompetenz fehlt, nach den wichtigen fehlenden Informationen zu fragen und wenn es einem schwerfällt, diese verschiedenen Informationen miteinander zu verbinden. Wenn man so will, ich muss in der Lage sein, diese Informationen auf vernünftige Weise zu interpretieren, und ich brauche dafür das, was man üblicherweise Urteilskraft nennt. Und diese Urteilskraft ist wiederum kein Talent, das einem irgendwie in den Schoß fällt, sondern zumindest zu einem erheblichen Teil selbst wieder eine Funktion von Wissen. Je mehr ich weiß, umso leichter wird es mir fallen, die zusätzlichen Informationen zu verarbeiten und zu einem einigermaßen vernünftigen, begründbaren Urteil zu kommen. Deshalb müssen diese Kompetenzen, genauso wie die Medienkompetenz, ganz besonders vermittelt werden. Beispielsweise in allen Schulen, nicht nur in den Gymnasien. Neuntens. Gesprächszerstörung ist keine Meinung. Dieses Urteil muss dann keineswegs immer korrekt sein. Man kann dann auch markant falsch liegen. Aber wenn man möglichst viele Informationen verarbeitet, wird man auch mögliche Gegenargumente gegen das spontane eigene Urteil verarbeiten. Sollten sich diese Gegenargumente dann später als zutreffender erweisen, als man eigentlich gedacht hat, wird man dennoch nicht völlig überrascht sein. Aber noch wichtiger ist, auf diese Weise kann ich mit anderen in eine fruchtbare Diskussion treten. Man ist nicht einfach dafür versus dagegen, sondern man tauscht belastbare Argumente aus. Man macht sich die Fakten klar. Man ist sich nicht im Urteil einig, aber in einigen wichtigen, grundlegenden Fakten. Man kann nicht einfach sagen, 2 und 2 ist 5. Also auf Basis geteilter Fakten, nachvollziehbarer Argumente und einem klaren Blick auf die Wirklichkeit kann man unterschiedliche Urteile diskutieren. Sie können dann in einen sinnvollen Wettbewerb treten. Aber wer sich weigert, Fakten auch nur zur Kenntnis zu nehmen und einen stattdessen anbellt, mit dem ist eine Diskussion kaum möglich. Wir müssen auch da wieder klarer werden. Gesprächszerstörung ist keine Meinung. Sie ist die Diskussionsart derer, die wissen, dass sie mit Argumenten nicht punkten können, weil sie keine haben. Zehntens. Es ist einfacher für die Demokratie zu kämpfen, solange es sie noch gibt. Es ist nötig, wieder in ein gesellschaftliches Gespräch zu kommen. Auch wenn das mit den Leuten, die in dummdreister Aufgeblasenheit nur aggressiven Unsinn von sich geben, meist eher schwierig ist. Aber die sind eben nur eine kleine Minderheit. Über diese Minderheit hinaus gibt es aber eine große Gruppe von Menschen, die eigentlich das Herz am rechten Fleck haben und für die Vernunft empfänglich sind. Aber aus welchen Gründen auch immer, aus Unwissenheit, Angst, Verunsicherung, Naivität oder einer Mischung aus all dem, in den Sog der verdummten Agrodiskurse kommen können. Wir müssen uns ja nur selbst beobachten. Wahrnehmungen und Einstellungen sind nicht stabil, auch unsere eigenen nicht. Weil das aber so ist, braucht es wohl zweierlei Strategien, die nicht immer leicht unter einen Hut zu bringen sind. Gesprächsbereitschaft und empathische Zuwendung, gerade auch gegenüber jenen, die Meinungen vertreten, die uns im ersten Augenblick nicht gefallen, aber zugleich auch Klarheit und Entschiedenheit, kein verschämtes Wegducken. Denn der Aufstieg von Donald Trump und Politikern seines Schlages zeigt auch, dass die offene Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Jene offene Gesellschaft also, die auf Toleranz, Weltoffenheit, Vernunft in den öffentlichen Debatten und den Rechtsstaat setzt. Also auf all das, was unsere demokratischen Gesellschaften erfolgreich und lebenswert machen. Der große Soziologe Ralf Dahrendorf hat das einmal so formuliert. Wir leben in einer Welt der Ungewissheit. Niemand weiß genau, was wahr und was gut ist. Darum müssen wir immer neue und bessere Antworten suchen. Das geht aber nur, wenn Versuch und Irrtum erlaubt sind, ja ermutigt werden, also in einer offenen Gesellschaft. Sie, wenn nötig, zu verteidigen und sie jederzeit zu entwickeln, ist daher die erste Aufgabe. Der deutsche Sozialwissenschaftler Harald Welzer hat unlängst ein kleines Büchlein geschrieben, das genau dazu ermutigen will. Wir sind die Mehrheit, proklamiert er. Aber diese Mehrheit kann sich nicht mehr länger ihren privaten Vorlieben widmen, ist Welzer überzeugt. Irgendwelchen überforderten Politikern darf man es längst nicht mehr überlassen, für diese liberalen, pluralistischen Gesellschaften einzutreten. Und so formuliert Welzer zwei wichtige Regeln. Erstens, der rechte Rand ist für eine stabile Demokratie kein Problem. Ein Problem ist es, wenn die Themen des rechten Rands in die Mitte der Gesellschaft wandern. Zweitens, es ist einfacher für die Demokratie zu kämpfen, solange es sie noch gibt.